guten Abend bei Querfunk Spezial. Hallo bei Sachzwang FM. Heute wieder die Sendereihe Sachzwang FM. Am Mikrofon ist Dr. Indoktrinator. Wir würden uns eigentlich viel lieber mit dem nächsten 500-Jahres-Plan für die Weltrevolution beschäftigen. Doch am 11. September 2001 hat uns ja bekanntlich das Geschehen in der Welt einen Strich durch diese Rechnung zunächst mal gemacht. Und so müssen wir uns heute schon zum zweiten Mal, heute jetzt im Oktober schon zum zweiten Mal bei Sachzwang FM mit der aktuellen Weltlage beschäftigen. Heute ist das Thema Aufstand der anständigen Muslime. Heute haben wir sogar 11 Artikel, noch mehr als letztes Mal. Der erste Beitrag kommt von Anton Landgraf und ist betitelt Heimliche Freude, Anti-Amerikanismus der Linken. Kaum hat eine durchgedrehte Sekte ihre Attentäter losgeschickt, fängt die nächste an zu spinnen. Zwei Flugzeuge hätten gereicht. Deutsche Linke üben sich in Attentatsberatung. Danach hören wir einen Beitrag von Christian Schmidt mit dem Titel Sleeper werden. Gefolgt wird das von Die weißen Tauben fliegen wieder. In der neuen deutschen Friedensbewegung kann man links und rechts schon mal verwechseln. Ein weiterer Beitrag von Pascal Beuker beschäftigt sich mit einer anderen deutschen Friedensbewegung. Linke und die Anschläge. Kein deutsches Blut opfern. Die deutsche Friedensbewegung formiert sich. Thomas von der Osten-Sacken beschäftigt sich mit einer indischen Autorin, die in Deutschland einigermaßen beliebt ist und was es damit auf sich hat. Monströse Visitenkarte. Danach noch ein Beitrag von Anton Landgraf. Schlimmer als das Kapital. Danach hören wir Jörn Schulz mit einem Beitrag mit dem Titel Dschihad gegen den American Dream. Gefolgt von Bernhard Schmidt. Reaktionäre Avantgarde. Weitere Titel beschäftigen sich mit dem Charakter des Islam bzw. Islamismus und zwar von Andrea Albertini. Der politische Islam als Offensive der alten Eliten. Fanta statt Fatwa. Eine sehr ausführliche Kritik der islamischen Ideologie wird dann von Uli Krug zu hören sein. Gegen Aufklärung und Islam. Zur Kritik des ungeglaubten Glaubens. Und schließlich als letzter Beitrag von Gerhard Scheidt ein Artikel mit dem Titel Das Böse ist nicht das Böse. Über die Perfidie im Weltpolizisten das Kapital zu identifizieren. Die Welt hat sich geirrt. Nicht fundamentalistische Selbstmordattentäter steuerten die entführten Flugzeuge am 11. September, sondern die Rächer der unterdrückten Welt. Auch stürzten die Türme des World Trade Center nicht in New York, wie alle glaubten, sondern in Nagasaki, Santiago und Bagdad ein. In einer merkwürdigen Umkehrung von Ursache und Wirkung nehmen die unterschiedlichen Vertreter des linken Spektrums die Ereignisse zum Anlass, um die eigentlichen Urheber des Terrors zu denunzieren, die imperialistischen USA. Ich denke seit gestern sehr häufig an die vielen Menschen, die weniger wert zu sein schienen, als sie starben. In Chile 1973, dem Irak 1991 und Belgrad 1999, schreibt Jutta Dittfurt, die Fraktionsvorsitzende der Öko-Links im Frankfurter Römer. Wer die Ursache von Anschlägen wie in New York bekämpfen will, erklärt das Gegeninformationsbüro Berlin, müsse den Kampf gegen Imperialismus, neue Weltordnung, Unterdrückung und Elend führen und ruft zu einer Demonstration am Tag X, wenn die USA zuschlagen, auf. Viel Mitgefühl für die Opfer des Anschlags ist da nicht zu erkennen. Vielmehr brauchen auch die Indianer in Nordamerika grenzenlose Gerechtigkeit, wie ein Redner auf einer Kundgebung für den Frieden in Berlin betonte. Der grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele fühlt sich ein bisschen an 1914 erinnert, als bekanntlich der US-Präsident Wilson keine Parteien mehr kannte und der Welt den Krieg erklärte. Günter Gauss beschreibt in seiner Zeitung Freitag, wie in einer Rede von US-Präsident George W. Bush das Alte Testament vorbehaltlos über das Neue triumphiere und erinnert an den Abwurf der zweiten Atombombe auf Nagasaki, den blanken Terror. In derselben Zeitung liest man zwei Seiten weiter, dass die städtebaulich völlig überproportionierten Türme nie etwas anderes als eine Demonstration babylonischen Größenwahns waren, über deren gewaltsames Ende man sich daher eigentlich nicht zu wundern braucht. Dass die deutsche Linke nicht das Monopol auf Anti-Amerikanismus besitzt, beweist ein Artikel aus dem britischen Guardian. Auch ein Tyrann mit blutiger Nase bleibt ein Tyrann, heißt es da. Es ist keine Frage, dass der Terror der globalen Ökonomie zu Elend, Krieg und Unterdrückung führt. Und natürlich sind die USA für zahlreiche Grausamkeiten verantwortlich, die zur Aufrechterhaltung dieser Ordnung begangen wurden. Doch damit steht der Anschlag auf das World Trade Center gar nicht in Verbindung. Es waren nicht die fanatischen Enkel von Che Guevara, die in den Flugzeugen saßen, sondern die Repräsentanten einer faschistischen Ideologie mit islamischem Antlitz, wie Christopher Hitchens in The Nation schreibt. Ihr Angriff galt den progressiven Elementen des US-amerikanischen Selbstverständnisses, die unmittelbar dem aufklärerischen Denken entstammen, der Ablehnung der Religion oder der Herkunft als Grundlagen der Politik. Die klammheimliche Freude auch vieler Linker darüber, dass es bei den Anschlägen doch irgendwie die Richtigen getroffen habe, ist auch deshalb ekelhaft, weil damit der Anspruch, emanzipative Kritik zu leisten, aufgegeben wird. Sie ist kein Hinweis auf eine notwendige Aufhebung der Verhältnisse, die das Unglück erst hervorgebracht haben, sondern der schlichte Appell ans Ressentiment. Die meisten Deutschen, Ausnahme einige Nazis, verurteilen die Terroranschläge in den USA natürlich. Doch mit jedem Tag, der seit dem 11. September vergangen ist, wächst die Zahl derer, die diesem Urteil ein großes Aber hinzufügen. Dieses Aber geht etwa so: Die USA mögen sich doch bitte bei einem Gegenschlag zurückhalten. Man mahnt die Weltmacht, auf den Terror politisch zu reagieren, als ob militärische Aktionen keine Politik wären. Man fordert den Dialog statt Konfrontation. So besonnen, so zurückhaltend und so kompetent in Sachen Terrorismusbekämpfung, fasst Henrik M. Broder die Stimmungslage zusammen, hatte man noch nie so viele Deutsche erlebt. Das Bewundernswerte an diesem Phänomen: Die Deutschen, die jetzt Besonnenheit anmahnen, sind vielfach dieselben, die die Bombardierung Jugoslawiens eher bedenkenlos befürwortet haben. Doch im Jugoslawienkrieg waren ja auch Deutsche zu keiner Zeit von irgendwelchen Vergeltungsschlägen bedroht. Das könnte jetzt anders werden. Aber es gibt noch andere Gründe. Einer ist auch, aber keineswegs nur, unter den sogenannten Linken verbreitet und lautet: Der global operierende amerikanische Imperialismus zerstört die Wurzeln, die Identität, die Kultur der Völker. Weil die Amerikaner selbst kein Kulturvolk sind, kennen sie auch keinen Respekt vor den anderen Kulturen. Sie sind und bleiben die neuen Barbaren. Der Unterton dieses Ressentiments: Weil die Amis so sind, dürfen sie sich über den Terror letztlich nicht wundern. Wenn man's genau nimmt, sind sie sogar selbst an ihm schuld. Und so kommt es, dass bei den Anschlägen wohl auch manch sogenannter Linker unterschwellig Genugtuung empfunden hat. Dazu aber besteht kein Anlass. Selbstverständlich sind die USA eine imperialistische Weltmacht, was sonst? Aber wenn etwas am amerikanischen Imperialismus positiv zu bewerten ist, dann ist es genau das amerikanische Element. Die globale Zerstörung ethnischer und religiöser Identität. Die Vernichtung des oft gewalttätigen Idylls der Doofen und Zurückgebliebenen. Dagegen sind die Aktionen der islamistischen Terroristen, die objektiv alle Merkmale faschistischer Anschläge tragen, verzweifelte Rückzugsgefechte derjenigen, die diese Identität bewahren wollen. In den islamischen Ländern geht es aber wohl den wenigsten, die diesen Terror unterstützen oder mit ihm sympathisieren, um diese Identität selbst. Sie erhoffen sich vom Sieg der Islamisten schlicht ein besseres Leben, auch materiell. Allerdings gilt wohl auch, wenn ihnen der Kapitalismus dieses bessere Leben ermöglichen würde, dann fänden die Islamisten in diesen Ländern kaum eine Basis. Man muss wirklich kein Marxist sein, um zu sehen, dazu ist der Kapitalismus nicht in der Lage. Zwar bringt er einen ungeheuren Wohlstand hervor, aber eben nur für einen kleinen Teil der Menschheit. Deshalb bleibt es richtig, ein globales Wirtschaftssystem zu fordern, in dem der produzierte Reichtum gerecht verteilt wird. Ziemlich sicher entzöge dieses System ethnisch-religiösen Erlösungskonzepten den Boden. Der altmodische Name für ein solches System lautet immer noch Sozialismus. Nur um die Sache des Sozialismus steht es momentan schlecht. Kaum einer will mehr etwas mit ihm zu schaffen haben. In der sogenannten Ersten Welt nicht, denn hier verteidigt nicht nur der Kapitalist seine Profite. Auch der Student, der Journalist oder der Sozialhilfeempfänger mag für sein IKEA-Regal nicht den Preis zahlen, der den Regalproduzenten in der Dritten Welt einen angemessenen Lohn garantierte. Die Gründe, weshalb der Sozialismus in der Dritten Welt momentan auf Anhänger verzichten muss, sind vielfältig. In den arabischen Ländern liegt es unter anderem daran, dass man es hier bereits mit staatssozialistischen Konzepten versucht hat. Man erinnere sich, erst nachdem sie gescheitert oder von außen zu Fall gebracht worden waren, schlug die eigentliche Stunde der Islamisten. Angesichts dieser Situation bin ich, an diesem Punkt muss man beginnen, von sich selbst zu sprechen, ratlos. Ziemlich sicher ist zwar, dass ein Krieg der USA plus einiger Verbündeter gegen Afghanistan, die Taliban, die Terroristen oder wen auch immer, eher neues Elend hervorbringen wird als etwas Gutes. Aber ich mag aus den genannten Gründen nicht gegen diesen Krieg auf die Straße gehen, noch nicht einmal gegen eine eventuelle deutsche Beteiligung. Die Situation sähe anders aus, gäbe es irgendwo in der Dritten Welt, in diesem speziellen Fall in ihrem islamischen Teil, Verbündete, das heißt eine nicht ethnisch motivierte, nicht religiöse und nicht antisemitische soziale Bewegung. Doch das ist nicht der Fall. Für den Krieg aber mag ich auch nicht sprechen, denn er bekämpft nur die Symptome des Elends, nicht seine Ursachen. Was also kommen wird, sind Krieg und noch größeres Elend irgendwo in der Dritten Welt. Und hier? Wahrscheinlich die Einschränkung demokratischer Rechte, eine noch stärkere Gleichschaltung der Medien, noch mehr Rassismus, das Übliche eben, aber in noch nie erlebter Qualität. Vielleicht auch ein paar Anschläge. Tun kann man dagegen im Moment wenig, außer vielleicht der Propaganda, speziell der Deutschen, kein Wort zu glauben, zynische Witze zu machen, bei nichts mitzulaufen und keine Angst vor dem zu haben, was da kommen wird. Und abwarten. Selbst zum Sleeper zu werden und die Entwicklung genau beobachten. Kann ja sein, dass der Krieg irgendetwas hervorbringt, zu dem man ja sagen kann. Wahrscheinlich ist das nicht. Ende der 80er Jahre war die westdeutsche Friedensbewegung friedlich entschlummert. Dabei war die Welt keineswegs friedlicher geworden. Doch mit dem Ende der Blockkonfrontation schwand auch die Angst vor dem Atomkrieg, vor dem Ende der Welt, welche die wichtigste Triebfeder der Bewegung war. begrenzte Kriege, die sich in entfernten Ländern abspielen oder im weiten Weltraum stationierte Waffen, konnten die Massen in Deutschland nicht beunruhigen. Der erste Golfkrieg führte zu einer kurzen Empörung und der deutsche Bundeswehreinsatz im Kosovo brachte noch einmal Menschen in größerer Anzahl auf die Straße. Doch es blieb bei einem kurzen Aufschrei, von einer Bewegung konnte nicht mehr die Rede sein. Erst jetzt scheint sich, passend zum allgemeinen 80er-Revival, wieder so etwas wie eine Friedensbewegung zu konstituieren. Die Symbole, Taube und Friedensrune, sind dieselben und auch das Personal aus den 80ern ist plötzlich wieder aufgetaucht, von den Müttern für den Frieden bis zur DKP. Als ob nichts gewesen wäre, betritt man die Bühne und spielt den zweiten Akt eines Stückes, das sich zwischenzeitlich nach so mancher Bewusstseinserweiterung der Linken in den letzten 10 Jahren zumindest als zweifelhaft erwiesen hat. Es ist wieder die Angst, selbst zum Opfer zu werden, die zur Mobilisierung führt, auch wenn die apokalyptische Ausmalung der Katastrophe in diesem Fall ausbleibt. Wie in den 80ern richtet sich die neue Friedensbewegung hauptsächlich gegen die USA. Schon damals gab es im Wesentlichen 2 Strömungen. Die eine, von der moskautreuen DKP gesteuerte, verortete sich ohnehin an der Seite der Sowjetunion. Die andere, sich von der DKP abgrenzende Strömung, kam in ihrem Dilemma, sowohl die NATO als auch den Ostblock abzulehnen, zur naheliegenden Forderung nach der Neutralität Deutschlands, sodass sich schon damals eine erste Gemeinsamkeit mit der deutschen Rechten abzeichnete. Heute sind diese Übereinstimmungen nicht mehr zu übersehen. Am 8. Oktober fanden in Berlin gleichzeitig 2 Kundgebungen gegen den Krieg statt, eine von der Friedensbewegung und eine von der NPD. Es wurden im Wortlaut dieselben Parolen gerufen, von Völkermordzentrale USA bis zu Hoch die internationale Solidarität. Auf der linken Kundgebung konnte ein Demonstrant ungestört mit einem Schild herumlaufen, auf dem stand: Zuerst die Terroristen bestrafen, die Dresden, Hamburg, Hiroshima, Korea, Vietnam, Libyen, Irak und Jugoslawien zerbombt haben. Der Mann hatte sich nicht etwa in der Demo geirrt. Auch auf der linken Veranstaltung durfte er die Befreiung vom Nationalsozialismus den Raketenangriffen auf Afghanistan gleichsetzen. Und doch darf nicht jeder seine Meinung sagen. In Düsseldorf forderte der Veranstalter einer Friedensdemonstration 20 antideutsche Demonstranten auf, die Kundgebung zu verlassen, weil sie eine israelische Fahne trugen und ein Transparent mit der Losung »Lang lebe Israel«. Das Transparent widerspreche dem Charakter der Demonstration, erklärte der Organisator. Die Friedensdemonstration war wohlgemerkt nicht von der NPD, sondern vom linken Friedensforum organisiert worden. Nun stellt sich die Frage, warum man rechte und linke Demonstrationen nicht gleich zusammenlegt. Offenbar fragte sich das auch die NPD und mobilisierte zur großen Friedensdemonstration in Berlin. Dort hatten sich über 30.000 Menschen versammelt, DKP, SDAJ, PDS, SAV, MLPD, KPD, IG Metall, die Falken, FDJ, Pax Christi, DFG VK, DIDEF, Spartakisten, ATTAC, kurdische Gruppen und die TKP-ML waren vertreten. Die MLPD-Jugendorganisation Rebell forderte Solidarität mit dem nationalen und sozialen Befreiungskampf des afghanischen Volkes. Andere schwenkten Palästinenserfahnen und Transparente mit der Aufschrift Solidarität mit Palästina. Die Gruppe Arbeitermacht trommelte in einem Flugblatt für die nationale Revolte des unterdrückten palästinensischen Volkes und gegen die Macht des regionalen Gendarmen Israel. Die PDS hatte an alle Demonstranten blaue Luftballons mit weißen Friedenstäubchen verteilt und man war sich einig, gegen Krieg und überhaupt gegen die NATO zu sein. Dagegen war auch die NPD, die zunächst auf sich warten ließ. Während der Abschlusskundgebung auf dem Gendarmenmarkt ließen die Nazis dann aber ein riesiges Transparent vom Deutschen Dom herunter. Es dauerte knapp 10 Minuten, bis es unter dem Beifall der Menge entfernt wurde. Davon unbeeindruckt und völlig ungestört verteilte am Rand der Kundgebung das ultrarechte Bürgerbündnis Solidarität, BÜSO, Flugblätter mit kruden Verschwörungstheorien ihres großen Anführers Lyndon LaRouche. Der NPD wird vorgeworfen, nicht grundsätzlich gegen Krieg und Militarismus zu sein und ihr Friedensbekenntnis also nur zu heucheln. Das ist natürlich richtig, doch dies trifft nicht nur auf die Nazis zu, sondern zum Beispiel auch auf die DKP, die versucht, sich wieder als wichtigste Kraft der Friedensbewegung zu etablieren. Schließlich war es eben jene DKP, die mit ihrer Hausmacht dafür gesorgt hat, dass die Friedensbewegung der 80er Jahre nicht selten zum sowjetischen Afghanistan-Krieg geschwiegen hat. Und es war die DKP, die diesen Krieg gegen dieselben Feinde, gegen die heute Amerikaner und Briten kämpfen, vehement verteidigte. Wenn die DKP nun behauptet, mit Krieg könne man keine Probleme lösen, so müsste man ihr dafür eigentlich den gesamten Lenin um die Ohren hauen. Historische Aufarbeitung könnte auch der PDS nicht schaden. Entschuldigt sich die Partei doch sonst so willfährig für jede SED-Schandtat, war von der einzigen Friedenspartei bisher nichts zu hören über die Unterstützung des sowjetischen Afghanistan-Krieges durch die SED. Emotional aufgerüttelt von den Bildern der einstürzenden Wolkenkratzer in New York, war die Entstehung der neuen Friedensbewegung mit ungeheuren Projektionen verbunden. Schon kurz nach dem Terroranschlag am 11. September redete man in der Linken allenthalben vom Afghanistan-Krieg, als ob er schon in sein drittes Jahr ginge. Auf einer Friedensdemonstration in Wien skandierten die Demonstranten: Afghanistan und Irak, 1000 Tote Tag für Tag. Zu einem Zeitpunkt, da es nach Angaben der Taliban 25 Tote gab. Während die rund 6000 Toten des Terroranschlages nicht reichten, um die Friedensbewegung zu rühren, wähnte man sich bereits seit der Vergeltungsdrohung der USA im Dritten Weltkrieg. So gibt es wie in den 80ern einerseits eine gutmeinende, von moralischer Empörung getragene Kriegsgegnerschaft und auf der anderen Seite einen von Antisemitismus und Anti-Amerikanismus infiltrierten, zumindest in dieser Frage weitgehend nazikompatiblen Anti-Imperialismus. Wer einfach nur seinen Protest gegen die Raketenangriffe auf Afghanistan ausdrücken will, hat es gar nicht leicht. Er muss damit rechnen, dass sein Gesicht in einem Fernsehbericht auftaucht, in dem über arabische Proteste in Pakistan berichtet wird, bei denen Bush und Sharon-Puppen verbrannt werden. Zwei Bilder weiter über eine NPD-Aktion und im selben Zusammenhang über die deutsche Friedensbewegung, die mit blauen Ballons und roten Fahnen hoch die internationale Solidarität schmettert. Internationale Solidarität? Mit wem eigentlich? Mit denen, die Israel den Tod wünschen? Wer sich in diesen Tagen im Internet auf die Suche nach Globalisierungsgegnern macht, dürfte auf eine bemerkenswerte Seite stoßen. www.gegenglobalisierung.de. Die Informationsplattform zum Thema Globalisierung. Hier finden sich beispielsweise Links zur Globalisierungssonderseite von Yahoo oder zum Online-Spezial Grenzen der Globalisierung der Frankfurter Rundschau. Einen Demonstrationsaufruf gibt es dort auch. Globalisierung stoppen, stoppt die Weltpolizei USA. Die deutsche Friedensbewegung macht mobil. Doch wer da in Heidelberg demonstrieren will, sind keine Attac-Aktivisten oder gar antiimperialistische Autonome. www.gegenglobalisierung.de ist eine Homepage des Bundesvorstands der Jungen Nationaldemokraten. Der NPD. Was die jungen Nazis für Ende Oktober planten, haben die Älteren schon hinter sich. 1000 Volksgenossen versammelten sich am 3. Oktober zu einer Friedensdemonstration. Unter dem Motto: Deutschland ist mehr als die BRD. Frieden für Deutschland, keine Stimme den Kriegsparteien. Marschierten sie durch die westliche Berliner Innenstadt, hörten sich die Ausführungen des Neonazis Christian Worch und einen Aufruf des NPD-Vorsitzenden Udo Vogt zur Kriegsdienstverweigerung an. Denn die werde zur soldatischen Pflicht, wenn deutsches Blut für fremde Interessen geopfert werden solle, so der frühere Berufssoldat. Auf ihren Hauptredner mussten die braunen Friedensmarschierer allerdings verzichten. Horst Mahler hatte von den Berliner Behörden Redeverbot erhalten. Gekommen war der NPD-Anwalt trotzdem. Auf der Ladefläche des Lautsprecherwagens sitzend und mit einem roten Tuch mit der Aufschrift BRD-Maulkorb vorm Mund präsentierte er sich als Märtyrer. In Hannover hingegen schienen sich seine Kameraden diesen lächerlichen Anblick ersparen zu wollen, obwohl die örtliche NPD vor dem Verwaltungsgericht die Aufhebung einer Verbotsverfügung des Polizeipräsidenten erreichen konnte, sagte sie ihre Kundgebung »Solidarität mit Palästina« kurzfristig ab. Denn wie schon in Berlin bestätigte das Gericht Mahlers Redeverbot. Während die Hannoveraner Nationaldemokraten nicht ohne ihren Star antreten wollten, ersetzte ihn in Berlin der Bundesgeschäftsführer Frank Schwert. Er verlas einen verhinderten Redebeitrag des Wirkopfs, mit dem die Partei ihrem Verbot wieder einen Schritt näher gekommen sein dürfte. Der Kernsatz der Verlautbarung, die mit »den Völkern Freiheit, den Globalisten ihr globales Vietnam« überschrieben ist, lautet wie folgt. Der Luftschlag vom 11. September 2001 ist die Markierung der Globalisten als Aggressoren durch die geschundenen und abgeweideten Völker. Daraus leite sich der Kampfauftrag her, das Minutekel von Washington und New York für unser Volk lesbar, die darin liegende Botschaft bewusst zu machen. Ebenfalls wenig hilfreich im laufenden Verbotsverfahren dürften für die NPD die Bemerkungen ihres Mitglieds Steffen Hubka gewesen sein. Obwohl den Teilnehmern eine Rechtfertigung der Terroranschläge von New York und Washington in Reden, Sprechchören und auf Transparenten untersagt worden war, konnte es sich Hubka nicht verkneifen, die Anschläge vom 11. September als Widerstand der unterdrückten Völker gegen den US-Imperialismus zu bezeichnen. »Ich wünsche den USA den Tod als Macht in aller Welt«, tönte der ehemalige sachsen-anhaltinische Landesvorsitzende. Dabei versucht die Bundesspitze zurzeit alles, um den Karlsruher Verfassungsrichtern, die mittlerweile die vom Bundestag, vom Bundesrat und von der Bundesregierung gestellten Verbotsanträge für zulässig erklärt haben, nicht noch weitere Verbotsargumente zu liefern. So hatte der Parteivorstand in seiner offiziellen Erklärung die Terroranschläge in den USA pflichtschuldig zunächst verurteilt und festgestellt, dass Gewalt kein Mittel der Politik sein dürfe. Erst danach erging er sich in den üblichen Anti-Amerikanismen. Über seinen schleswig-holsteinischen Landesverband, der diesen rhetorischen Zweischritt vergessen und von einem »kriegerischen Befreiungsschlag der freien Welt gegen die imperialistische Politik der USA« fabuliert hatte, verhängte Vogt hingegen per Sondervollmacht den organisatorischen Notstand. Der Landesvorstand wurde suspendiert, die Internetseite gesperrt. Auch um Kopf und Kragen geredet hat sich Dieter Kern, der Vorsitzende des Bündnisses Rechts und Mitveranstalter der Berliner Demonstration am 3. Oktober. Kern ist seit Anfang Oktober seinen Job bei der Stadt Lübeck los. Zum Verhängnis geworden ist ihm eine öffentliche Erklärung, in der er sich ebenfalls über die Terrorakte von New York und Washington ausgelassen hatte. »Wie lange kann man weltweit gegen Völkerterror ausüben, Terror schüren, Bürgerkriege inszenieren, Völker mit Sanktionen überziehen und so weiter, wie Amerika es schon seit Jahrzehnten mit seiner One-World-Idiotie betreibt, um diese dermaßen in die Knie für die Interessen einer zionistischen Oligarchie zu zwingen, dass es zu einer längst überfälligen Befreiungsaktion gegen die USA kommen musste und sich Menschen in ihrem Befreiungskampf selbst bedingungslos opfern?« fragte der 46-jährige Nazi, der bisher im städtischen Umweltamt für die Genehmigung von Kläranlagen zuständig war. Der Lübecker Bürgermeister Bernd Sachse, SPD, reagierte umgehend mit einer fristlosen Kündigung. Kerns Aussagen stellten eine Missachtung der in Artikel 1 des Grundgesetzes geschützten Menschenwürde dar, hieß es aus dem Rathaus. Es ist das dritte Mal, dass die Stadt versucht, Kern loszuwerden. Zweimal war Sachses Amtsvorgänger Michael Bouteiller damit vor dem Arbeitsgericht gescheitert. Auch gegen die jetzige Kündigung hat der Rechtsextremist Widerspruch angekündigt. Schließlich hat er einen erfahrenen Rechtsanwalt an seiner Seite, den Hamburger Jürgen Rieger, auch er ein seit Jahren einschlägig bekannter deutscher Friedens- und Freiheitskämpfer. Musik. Eines der großen Erfolgsprojekte der Nazis war es, antikoloniale Bewegungen gegen die imaginierte plutokratisch-jüdisch-angloamerikanische Weltherrschaft zu unterstützen. Neben den Palästinensern wurde so vor allem die indische Unabhängigkeitsbewegung vom in Berlin ansässigen Free India Radio mit Propaganda versorgt. War es nun späte Dankbarkeit oder nur ideologische Nähe, die kürzlich eine Inderin veranlasste, sich bei den Deutschen für ihre damalige Hilfe zu revanchieren? Die mehrfache Buchpreisträgerin, Umweltschützerin, Frauenrechtlerin und Mitglied der Kampagne gegen die Großstaudammprojekte, Arundhati Roy, veröffentlichte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angesichts der Terroranschläge vom 11. September ein antiamerikanisch-antisemitisches Pamphlet namens »Terror ist nur ein Symptom«, das die hiesigen Befindlichkeiten kongenial zusammenfasste. Während das offizielle Deutschland noch halbherzige Solidaritätsadressen in Richtung USA abgibt, um im Inneren zumindest ein paar Notstandsgesetze rechtfertigen zu können, spricht die Stimme der Dritten Welt aus, wovon hierzulande alle überzeugt sind, dass nämlich am Übel der Welt eigentlich die USA und die Juden schuld seien und die Massaker von New York nur eine Gegenwehr darstellen. Was ist Osama bin Laden? Er ist der dunkle Doppelgänger des amerikanischen Präsidenten, der brutale Zwilling alles angeblich Schönen und Zivilisierten. Er ist aus der Rippe einer Welt gemacht, die durch die amerikanische Außenpolitik verwüstet wurde, durch ihre unbekümmerte Politik der unumschränkten Vorherrschaft, ihre kühle Missachtung aller nicht-amerikanischen Menschenleben, ihre wirtschaftlichen Bestrebungen, die sich gnadenlos wie ein Heuschreckenschwarm durch die Wirtschaft armer Länder gefressen haben. Ihre marodierenden Multis, die sich die Luft aneignen, die wir einatmen, die Erde, auf der wir stehen, das Wasser, das wir trinken, unsere Gedanken. Endgültig vorbei ist die Zeit, in der die Befreiungsbewegungen des Trikont versprachen, eine Geschichte des Menschen zu beginnen, die den von Europa einst vertretenen großartigen Lehren, aber zugleich auch den Verbrechen Europas Rechnung trägt, wie Franz Fanon noch hoffte. Die zivilgesellschaftlich engagierte Roy verbreitet nur noch die bereits von Free India Radio gepredigte, vermeintlich antikapitalistische Botschaft, dass das jüdische Finanzkapital in Form des Stereotyps von Heuschrecken hinter den angloamerikanischen Angriffskriegen gegen die um Freiheit kämpfenden Völker stehe. Darum auch waren Roy zufolge die Anschläge vom 11. September die monströse Visitenkarte einer aus den Fugen geratenen Welt. Die Botschaft könnte durchaus unterzeichnet sein von den Geistern der Opfer von Amerikas alten Kriegen, also etwa den tausenden Palästinensern, die im Kampf gegen die israelische Besatzung des Westjordanlands den Tod fanden. Arundhati Roy wird vom deutschen Establishment so zur Sprecherin aller Bewegungen der Dritten Welt geadelt, die sich in Durban endgültig von jedem emanzipatorischen Anspruch verabschiedet haben. Statt, wie Eike Geisel postuliert, auf die Notwendigkeit des Umsturzes von Verhältnissen hinzuweisen, welche Vertreibung, Hunger, Elend und Tod so naturgesetzlich implizieren wie Heimat, Nation und Staat, fordern sie die unterdrückten Völker auf, zum zivilgesellschaftlichen antirassistischen Befreiungskampf gegen die Juden und ihre Agentur des Bösen, die USA. Und nicht nur Horst Mahler hofft, dass dieser Kampf auch den Völkern in den Metropolen das Signal zur Erhebung gegen den auf Geldleihe aufgebauten Jahwe-Kult sein wird. Auf der Frankfurter Buchmesse hat die Inderin, die der FAZ zufolge zeigt, dass auch in der Dritten Welt der Kampf gegen die USA als Krieg der Kulturen begriffen werde, sich vor gleichgesinnten Unterstützern kaum retten können. Es war nur eine kleine Notiz, die nach den Anschlägen auf die USA in der Meldungsflut fast unterging. In Israel werde nach den Terrorangriffen in New York, so hieß es im Online-Dienst der Tageszeitung Haaretz, wieder mit der Verteilung von Gasmasken begonnen. Sie liegen seit dem Golfkrieg 1991 kostenlos für die Bevölkerung bereit. Damals drohte der irakische Diktator Hussein im Fall eines US-Angriffs mit der Vernichtung des kleinen Satans. Wenn schon den USA militärisch nicht beizukommen sei, dann sollten wenigstens ihre jüdischen Verbündeten büßen. Für einige Wochen bedrohten irakische Skat-Raketen das Land und zum ersten Mal seit dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland schien ein Szenario wieder möglich, in dem Juden mittels Gas ermordet werden. Schon damals stieß diese Gefahr in Deutschland und Europa auf erstaunliche Ignoranz. Tausende gingen auf die Straße, um gegen den Krieg zu protestieren, nicht jedoch gegen die Vernichtungspläne Husseins, sondern gegen den Feldzug der USA. Auch heute wird nach den Anschlägen viel über die Risiken des US-Gegenschlags spekuliert, die gefährdete Lage Israels aber ist den zahllosen Experten nicht der Rede wert. Und auch die meisten linken Intellektuellen halten es nicht für nötig, das Land und seine Bewohner in ihren Analysen auch nur zu erwähnen. Diese Ignoranz ist umso erstaunlicher, da die Intention des Anschlags auf das World Trade Center offensichtlich ist. New York gilt nicht nur als Symbol für die globale Macht des Kapitals, sondern zugleich für den jüdischen Einfluss, dem es angeblich unterliegt. In antisemitischen Verschwörungstheorien steht die Wall Street als Beispiel für jüdische Dominanz schlechthin. Von hier aus würden die Juden das globale Finanzwesen beherrschen und die US-amerikanische Politik steuern. Der Terror galt dem verhassten jüdischen Amerika und der Wunsch der islamistischen Fundamentalisten, es zu vernichten, ist identisch mit ihrem Verlangen, die Juden in Israel endlich ins Meer zu treiben. Doch statt sich mit dieser Bedeutung des Anschlags zu beschäftigen, spricht auch die Linke lieber davon, dass der Terror bei allem Bedauern über die zivilen Opfer keinen Unschuldigen getroffen hätte. Frei nach dem Diktum Max Horkheimers, dass wer über den Kapitalismus nicht reden wolle, auch über den Dschihad schweigen solle, wird hier der barbarische Akt als Folge einer barbarischen Welt erklärt, die vollständig dem Zwang der Verwertung unterworfen ist und dadurch ihre eigenen Monster produziere. In diesem Sinne sind der Terror und die kapitalistischen Verhältnisse nur zwei Seiten derselben Medaille und verwunderlich ist eigentlich nur, dass die Katastrophe nicht schon viel früher eingetreten ist. Wer daraus die Schlussfolgerung zieht, dass die Linke sich auf keine Seite zu schlagen braucht, macht es sich zu einfach, denn in diesem Falle ist der Kapitalismus seinen Feinden vorzuziehen. Deren Intentionen basieren allein auf dem Ressentiment und dem Wunsch, die Welt in ein vermeintliches Paradies zu verwandeln, in dem es keine gottlosen Wesen und vor allem keine Juden mehr gibt. In einer solchen Welt wäre der Gedanke an Emanzipation endgültig abgeschafft. Das muss verhindert werden, wenn nötig, auch mit Gewalt. Wohl niemals zuvor haben so wenige Menschen eine so gewaltige Wirkung erzielt. Die Anschläge vom 11. September, die den Massenmord als mediales Spektakel inszenierten, waren keine Racheaktion irrationaler Fanatiker. Sie folgten dem strategischen Kalkül sehr rationaler Fanatiker. Deshalb verweisen nicht nur kriminalistische Erkenntnisse auf Mitglieder der Al-Qaida, eines international operierenden Netzwerks der extremsten Gruppen des islamistischen Spektrums. Niemand sonst hat die organisatorischen und finanziellen Ressourcen, die erforderliche Zahl von Selbstmordattentätern für eine Operation dieser Größenordnung und das Motiv, eine Strategie der Eskalation, die eine massenpsychologische Wirkung erzielen und ganz bewusst einen Krieg mit den USA provozieren will. Al-Qaida verfügt über beträchtliche Vermögenswerte. Die meisten Attentäter kamen aus wohlhabenden oder reichen Familien und hatten eine akademische Ausbildung. Doch anders als die Hauptströmung des Islamismus, die über Sozial- und Bildungseinrichtungen eine Klientel an sich binden will, hat Al-Qaida sich nie für derartige Probleme interessiert. Von dem auf mehr als 250 Millionen Dollar geschätzten Vermögen Osama bin Ladens hat die afghanische Bevölkerung wenig gesehen. Bin Laden, der von Al-Qaida gezielt zur Identifikationsfigur aufgebaut wurde, wird in den zur Rekrutierung verbreiteten Videos in ärmlicher Umgebung gezeigt. in einer Hütte mit unverputzten Wänden oder in einer Höhle als Behausung mit einer einfachen Matratze als Lager. Der freiwillige Verzicht des Multimillionärs auf Luxus soll anderen ein Vorbild sein, sich ebenfalls der Aufgabe zu widmen, die Welt von allem zu reinigen, was Al-Qaida für dekadent hält. Am Kapitalismus störte die Attentäter nicht die soziale Ungleichheit, sondern sein uneingelöstes Versprechen, dass der Mensch sich von Hierarchien und Zwängen emanzipieren kann, sowie die sogenannte Amerikanisierung, die Verbreitung kultureller Codes über die Grenzen von Nationen und Religionen hinweg. Für diesen Hochmut, der sich über vermeintlich göttliche Gesetze hinwegsetzt, und für die Sünde der Dekadenz sollte Amerika symbolisch bestraft werden. Die beiden Türme des World Trade Center, die so weit in den Himmel ragten und in denen Menschen aus mehr als 60 Staaten arbeiteten, waren für sie der moderne Turm von Babel. Gott lässt Feuer vom Himmel fallen, um die Stadt der Sünder zu strafen. In der islamischen Welt will Al-Qaida sich als Racheengel präsentieren. Doch der religiöse Mythos, der hier erweckt werden soll, wird auch in der westlichen Welt verstanden. Von christlichen Fundamentalisten in den USA über Peter Scholl-Latour, der über das Ende der vermeintlichen Spaßgesellschaft frohlockt, bis hin zu jenen Linken, die in den Anschlägen eine symbolische Strafe für die Verbrechen der USA sehen, haben zahllose Menschen das ihnen hier präsentierte Bild aufgegriffen. Dennoch dominiert die Distanzierung vom Kampf der Zivilisationen. Die meisten Menschen in der islamischen Welt verurteilten die Anschläge. Auch die Mehrzahl der islamistischen Organisationen hat sich distanziert, häufig allerdings Verschwörungstheorien kolportiert, die hinter dem Terror die leitende Hand des Zionismus sehen wollen. Im Westen wird trotz der gelegentlichen Kreuzzugsrhetorik fast einhellig betont, dass der bevorstehende Krieg kein Krieg gegen den Islam sein dürfe. Die Inszenierung des Terrors hat aber noch einen zweiten, realpolitischen Teil. Dass die Anschläge die Kriegsmaschine der USA in Richtung Afghanistan in Bewegung setzen würden, war vorhersehbar. Es mag größenwahnsinnig erscheinen, dass eine Organisation, deren Mitgliederzahl von westlichen Geheimdiensten auf 5000 geschätzt wird, sich mit der mächtigsten Armee der Welt anlegt. Ein solcher Plan entspricht jedoch dem Denken der Al-Qaida-Funktionäre, deren Eskalationsstrategie darauf baut, dass andere Kräfte in den Krieg hineingezogen werden können. Die Ideologie der Al-Qaida basiert auf den Lehren der Dschihad-Organisation, die sich in den 70er Jahren von der Hauptströmung des ägyptischen Islamismus trennte. Die Mehrzahl der Islamisten setzt auf die Mobilisierung der armen Bevölkerungsschichten unter der Führung der Mittelklasse. Gewalt gilt dabei als legitimes Mittel, wird aber politischen Zielen untergeordnet. Die Dschihad-Organisation dagegen wollte durch exemplarische Gewalttaten eine Eskalation herbeiführen, von der sie zu profitieren glaubte. Abd al-Salam Farai, ihr erster Ideologe, erklärte den Dschihad zur individuellen Pflicht jedes Muslims. Es gelang der Gruppe mit Sheikh Omar Abd al-Rahman, einen Gelehrten mit islamischer Universitätsausbildung zu gewinnen, der nach orthodoxer Auffassung berechtigt war, religiöse Dekrete, sogenannte Fatwas, zu erlassen. Bei einem Attentat im September 81 tötete die Dschihad-Organisation den ägyptischen Staatschef Anwar al-Sadat. Der damit verbundene Aufstand aber scheiterte kläglich. Viele Dschihad-Mitglieder zogen sich nach Afghanistan zurück. Sheikh Omar schloss sich ihnen nach der Verbüßung einer kurzen Haftstrafe an. In Afghanistan verbündete er sich mit Bin Laden, das Al-Qaida-Netzwerk entstand. Dem Kampf gegen die sowjetischen Truppen, die 1979 nach Afghanistan einmarschiert waren, schlossen sich im Laufe der Jahre etwa 30.000 Freiwillige aus diversen islamischen Staaten an. Bin Laden verteilte sie auf die islamistischen Kampfgruppen, Sheikh Omar sorgte für die ideologische Indoktrination. Einen Teil des Geldes und der Waffen, die sie von den USA, Saudi-Arabien und Pakistan erhielten, sparten sie für spätere Einsätze auf. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen hielten viele der zurückkehrenden Freiwilligen Verbindung zu Al-Qaida. Sie schlossen sich überwiegend den extremen Gruppen im islamistischen Spektrum an. Im Vordergrund stand nun der fanatische Wille zur Säuberung der Gesellschaft von allem, was für unislamisch erklärt wurde. die Morde der Dschihad, bewaffnete islamische Gruppen, an alleinstehenden Frauen in Algerien und das von den ägyptischen islamischen Gruppen verübte Massaker von Luxor im November 97, dem 58 Touristen zum Opfer fielen, sind beispielhaft für diese Strategie. Auch die Präsenz der ehemaligen Verbündeten aus dem Afghanistan-Krieg wurde nun als unerträglich empfunden. Ausgangspunkt war der Krieg gegen den Irak. Der König von Saudi-Arabien hatte 1990 den US-Truppen gestattet, Stützpunkte in seinem Land zu errichten. In einer 1996 veröffentlichten Erklärung rief Bin Laden zum Dschihad auf gegen Amerikaner, die das Land der beiden heiligen Stätten besetzen. Der Entweihung musste mit einer Säuberung begegnet werden. Noch 1996 explodierten zwei Bomben vor US-Stützpunkten in Saudi-Arabien. 26 Menschen starben. Im Februar 98 verkündete Bin Laden, Amerikaner und ihre Alliierten, Zivilisten oder Militärs zu töten, ist eine individuelle Pflicht für jeden Muslim, der es tun kann, in jedem Land, in dem es möglich ist. Aus der individuellen Pflicht zum Dschihad war die individuelle Pflicht zum Mord an Zivilisten geworden. Knapp 5 Monate später explodierten fast gleichzeitig 2 Bomben vor US-Botschaften in Kenia und Tansania. 213 Menschen starben, davon über 200 alliierte Afrikaner. Dass sich die Anschläge der Al-Qaida nie gegen Israel richteten, lag nicht an mangelndem Antisemitismus. Doch Al-Qaida wollte sich nicht mit dem kleinen Satan abgeben. In der islamistischen Mythologie hat sich die Vorstellung durchgesetzt, allein der Dschihad in Afghanistan habe zum Zusammenbruch der Sowjetunion geführt. Was lag da näher, als nun die verbliebene Supermacht ins Visier zu nehmen? Der russische Soldat ist mutiger und geduldiger als der US-Soldat, erklärte Bin Laden 1996 der arabischen Tageszeitung Al-Quds Al-Arabi. Unsere Schlacht mit den Vereinigten Staaten ist leicht, verglichen mit den Schlachten, die wir in Afghanistan geschlagen haben. Im Oktober 2000 starben bei einem Bombenanschlag auf den US-Zerstörer Cole im jemenitischen Hafen Aden 17 US-Soldaten. Die Selbstmordattentäter hatten ein mit Sprengstoff beladenes Schlauchboot benutzt. Der Zerstörer repräsentierte den Westen und das kleine Boot repräsentierte Mohammed, erläuterte Bin Laden. Eine ähnliche Symbolik, mit der sich Al-Qaida als eine zu allem entschlossene Gruppe präsentieren will, die den Kampf mit einer Übermacht nicht scheut, sollten auch die Anschläge vom 11. September vermitteln. Dass bei dem Anschlag wahrscheinlich mehr als 6000 Zivilisten starben, hat den Effekt allerdings gemindert. Der Mord an Zivilisten ist auch nach offizieller islamistischer Auffassung verwerflich. Orthodoxe islamische Rechtsgelehrte hatten bereits vor dem 11. September Selbstmordanschläge verurteilt. Allerdings handelt es sich bei diesen Geistlichen faktisch um Staatsangestellte, deren Glaubwürdigkeit somit begrenzt ist. Und trotz ideologischer Differenzen gibt es Gemeinsamkeiten mit der Mehrheit des Islamismus, die nun mobilisiert werden sollen. Die militärische und ideologische Eskalation, zu der ein längerer Krieg in Afghanistan führen könnte, soll zur Herstellung der Ummah, der islamischen Gemeinschaft, beitragen, die sich von westlicher Dekadenz lossagt und die von allen Islamisten erstrebt wird. Der Krieg kann auch die Chancen verbessern, die eine oder andere unislamische Regierung zu stürzen. Dieses Ziel teilen viele islamistische Organisationen. Erste Anzeichen, dass die Al-Qaida-Strategie erfolgreich sein könnte, gibt es bereits. Luftwaffengeneral Charles Ward hatte in der saudi-arabischen Prince Sultan Airbase gerade seine Kommandozentrale einrichten wollen, als die Regierung ihre Zusage zurückzog, den USA die Benutzung von Militärbasen im kommenden Krieg zu gestatten. Die Hintergründe sind unklar, doch Bin Laden werden weiterhin gute Verbindungen nach Saudi-Arabien nachgesagt. Mit dem kürzlich gefeuerten Geheimdienstchef Prinz Turki Al-Faisal war er befreundet. Zu den gottlosen Regierungen zählt aber trotz seiner bisherigen Unterstützung für die Taliban auch das pakistanische Militärregime unter Pervez Musharraf. Die Verbindungen zwischen afghanischen und pakistanischen Islamisten sind eng. Die Taliban gingen aus den Koranschulen der Jamaat Ulama-e-Islami JUI hervor. Obwohl den Taliban, die sich vor dem 11. September recht erfolgreich um diplomatische Anerkennung bemühten, die aktuelle Entwicklung wohl nicht gelegen kommt, können und wollen sie ihre Verbindung zu Al-Qaida nicht lösen. Bin Laden hat in höchste Taliban-Kreise eingeheiratet. Seine Auslieferung könnte zu einer Spaltung des Regimes führen. So wächst im Dschihad zusammen, was zusammenwachsen will. Jamaat-e-Islami, die älteste und einflussreichste islamistische Organisation Pakistans, JI, hält zwar ideologische Distanz zu Bin Laden und den Taliban, doch im Kriegsfall will sie sich dem Kampf anschließen. Ihr Emir Qazi Hussein Ahmad verurteilte die Anschläge, erklärte aber, sie seien nur der Vorwand für die zionistische Absicht, den Islam zu vernichten. 35 überwiegend islamistische Organisationen haben sich im Afghanistan Defense Council zusammengeschlossen. Im Wochen nach dem Anschlag demonstrierten in Lahore etwa 20.000 und in Peshawar 5.000 Islamisten. 3 Menschen wurden erschossen. Nicht nur die Islamisten kritisieren die Regierung. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup zufolge lehnen 62% der Bevölkerung Musharrafs Entscheidung ab, die USA zu unterstützen. Viele Pakistanis wollen nicht in einen Krieg hineingezogen werden, dessen Folgen niemand abschätzen kann. Immerhin ist es Musharraf gelungen, mit den bürgerlichen Oppositionsparteien ein Stillhalteabkommen zu schließen. Auch sie kritisieren zum Teil die Unterstützung der USA, wollen sich aber vorerst nicht an Protesten beteiligen, die allein den Islamisten nützen. Die Islamisten, die über umfangreiche Waffenlager verfügen, könnten das Land in einen Bürgerkrieg stürzen. Fraglich ist auch die Loyalität der Armee. Unter der Militärdiktatur Zia-ul-Haqs wurden in den 80er Jahren zahlreiche Islamisten in das Offizierskorps aufgenommen. Viele sind zu Generälen aufgestiegen, einige gehören zum engsten Kreis um Musharraf. An einer islamistischen Versammlung, die am Dienstag vergangener Woche in einem Vorort von Lahore stattfand, nahm auch Hamid Gul teil, ein ehemaliger Leiter des pakistanischen Geheimdienstes Inter-Services Intelligence. Nur eine Handvoll verwestlichter Pseudo-Intellektueller sei auf Seiten Amerikas, erklärte Gul dem Guardian. Die Armee war traditionell immer auf der Seite des Volkes. Für die Menschen in Afghanistan blieb das Versprechen auf Emanzipation nicht nur uneingelöst, es wurde nie gegeben. Der Aufstieg der Al-Qaida begann mit einer antikommunistischen Allianz islamischer und westlicher Staaten. Gemeinsam war man bemüht, im Nahen und Mittleren Osten jene Kräfte niederzukämpfen, die soziale Gerechtigkeit und Frauenrechte wenigstens noch propagierten. Auf die von Al-Qaida verkörperte Kultur des Todes und auf anti-emanzipatorische Bewegungen wie den Islamismus hat eine kapitalistische Zivilisation, die ihre fortschrittlichen Möglichkeiten erschöpft hat, keine politische Antwort. Das schließt den größten Teil der westlichen Linken ein, die selbst allzu häufig Antikapitalismus mit Anti-Amerikanismus und Befreiung mit Konsumverzicht verwechselt. Hinter der von den Islamisten so gehassten Verwestlichung steht letztlich das Versprechen von Freiheit und Wohlstand, von dem die kapitalistische Zivilisation selbst sich mehr und mehr verabschiedet. Eine politische Lösung kann nur von Kräften ausgehen, die dieses Versprechen nicht negieren, sondern seine Einlösung fordern. Eldridge Cleaver, führendes Mitglied der US-amerikanischen Black Panther Party, formulierte 1969 diese schon damals radikale Vision. Ich glaube, der amerikanische Traum sieht genauso aus, wie es geschrieben steht, dass alle Menschen mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter das Recht auf Leben, Freiheit sowie das Streben nach Glück. Wir wollen die bestmöglichen Lebensbedingungen, den bestmöglichen Lebensstandard erzeugen, den Technologie und menschliche Erkenntnis zur Verfügung stellen können. Das ist die Sehnsucht der revolutionären Bewegung und das ist der Traum. Pseudomoderne Eliten sitzen an den Schalthebeln der Macht und arrangieren sich mit den Großmächten und dem internationalen System. Daneben aber existieren die traditionellen Eliten fort und behalten bedeutende Teile ihres Einflusses, sowohl materiell als auch kulturell und ideell. Während sie unter anderen Umständen als die Großgrundbesitzer, die rückständigen Traditionalisten und die privilegierten Eliten, die sie tatsächlich sind, bekämpft werden könnten, hat die Struktur der Nord-Süd-Beziehungen ihnen eine nationalistische und sogar revolutionäre Note verliehen. Heute streiten sie um die Restauration ihrer Macht und ihrer Privilegien, aber sie bedienen sich des Vokabulars der nationalen und kulturellen Befreiung und Selbstbehauptung und der entsprechenden Stimmung in der Bevölkerung. Diese knappe Darstellung resümiert auf ziemlich treffende Weise die Situation in einem Land wie Pakistan. Die dortigen alten, halbfeudalen Eliten haben nach der Unabhängigkeit von Großbritannien ihre angestammten Positionen weitgehend wieder eingenommen, die hier von der Kolonialmacht ohnehin nur in geringem Maße angetastet worden waren. Hinzu kommt, dass gegen Ende der 40er Jahre die Teilung der ehemaligen Kolonie Britisch-Indien in Pakistan und die Indische Union die Rolle des Islam als staatsbegründendes und erhaltendes Element verstärkt hat. Politische Herrschaft und soziale Dominanz werden daher von den vorhandenen stockreaktionären Eliten unter Rückgriff auf den Islam als identitätsstiftendes Element legitimiert. Und die meisten Oppositionsgruppen trachten danach, die alten Eliten noch an Glaubenseifer zu übertreffen, um deren Legitimität anzukratzen. Daher rührt eine Vielzahl von Sekten und konfessionellen Konflikten. Auch was die Genese der frühesten islamistischen Bewegung betrifft, der ägyptischen Muslimbrüder, kann von einer Offensive alter Eliten gesprochen werden. Die Bewegung, die sich in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bildete, sammelte vor allem die einheimische Bourgeoisie und die Angehörigen traditioneller Mittelschichten um sich. Ärzte, Rechtsanwälte, Honoratorien. Ihnen ging es darum, die gesellschaftlich dominierende Stellung zurückzugewinnen, die ihnen wegen der ökonomischen und politischen Durchdringung des Landes von Seiten Großbritanniens abhanden zu kommen drohte. Zumindest die geistige Hegemonie sollte ihnen erhalten bleiben. Die Bewegung, die in den 30er Jahren unter Hassal el-Banna anwuchs und unter dem Staatssozialismus des nasseristischen Regimes eingedämmt wurde, ihr Führer Said Qutb wurde 1956 hingerichtet, strahlte bald in die arabischsprachige Welt aus und stellt heute eine eigene, kleine Internationale dar. Im Falle Algeriens hingegen vermag dieser Ansatz die Situation nicht treffend zu beschreiben. Dort hatte seit langem ein Austausch der gesellschaftlichen Eliten stattgefunden, der es verbietet, den dortigen Islamismus einfach als Wiederkehr alter Eliten mit einer neuen Legitimation zu interpretieren. Die Ursache dafür waren zunächst die Ergebnisse des Kolonialismus, der auf Algerien anders einwirkte als auf andere von den westlichen Großmächten unterworfene Länder. Denn Algerien wurde von Frankreich, dessen Herrschaft von 1830 bis 1962 dauerte, als Siedlungskolonie behandelt. Der größere Teil der alteingesessenen Eliten wurde zugunsten von Europäern enteignet. Der größte Teil der Bevölkerung wurde aus seinen bisherigen sozialen Rollen herausgerissen und in das umgeformt, was der linke algerische Historiker Mohammed Harbi in Anlehnung an einen Begriff aus dem antiken Rom als Plebs bezeichnet hat. Damit meint er mehr oder minder verarmte und subproletarisierte Menschen, die aber weder als Arbeiter noch als Bauern eine dauerhafte gesellschaftliche Stellung einnehmen, sondern als Hilfskräfte der Europäer beschäftigt werden. Von zeitweilig aktiven Landarbeiter bis zur Hausdienerin. Andererseits erhob das von Frankreich kolonisierte Algerien die Konfessions- und Sprachzugehörigkeit zum zentralen Identifikationskriterium. Hier findet sich bereits eines der Elemente des Diskurses, der später den Erfolg der islamischen Heilsfront zwischen 1989 und 92 ausmachte. Und indem das Bekenntnis zum Islam und das Eintreten für die Sozialentrechteten fast synonym behandelt werden. Ferner trug auch der Befreiungskrieg gegen Frankreich von 1954 bis 62 dazu bei, die überkommenen Eliten zu verdrängen. denn gerade die Ulama, die Versammlung der konservativen muslimischen Geistlichen, fürchtete nichts so sehr wie eine weitere Erschütterung der herkömmlichen und vom Kolonialismus angegriffenen Sozialordnung durch eine Mobilisierung der Plebejer. Sie setzte vielmehr auf Ruhe und Ordnung, wozu die Erziehung im Sinne der Wiederentdeckung traditioneller, sogenannter eigener Werte hinzukommen müsse. Mahfoud Nana, ein Mitglied der Internationale der Muslimbrüder, und seine Partei Hamas stellen heute die traditionalistische, reaktionäre Variante des algerischen Islamismus dar, die mittlerweile auch an den staatlichen Institutionen beteiligt ist. Die Partei Nanas ist seit 1997 in der Regierungskoalition in Algier vertreten. Ihr moralischer Diskurs und ihr Publikum unterscheiden sich erheblich von jenen der Islamischen Heilsfront, einer in der Form modernen Massenbewegung, die zeitweise in den Augen vieler als eine Art kollektiver Robin Hood der Armen erschien. Die afghanischen Taliban sind insofern eine Ausnahme unter den islamistischen Bewegungen, da sie von Beginn an ihr Gesellschaftsmodell ausschließlich mit Gewalt durchsetzten. Die meisten erfolgreichen islamistischen Massenbewegungen hingegen haben durchaus Stützen innerhalb der Gesellschaft und eine ideologische Vermittlung, die es ermöglicht, dass relativ viele ihnen folgen können. Die Widerstrebenden werden hingegen oft mit Zwang und Gewalt zur Raison gebracht. Die Taliban lassen sich vorrangig aus der Eigendynamik einer extrem autoritären Krisenverwaltung verstehen. Die nach dem Abzug der sowjetischen Armee sich gegenseitig bekriegenden Mujahedin-Gruppen, oft Vertreter alter Stammesstrukturen und lokaler Eliten, hatten das Land zwischen 1992 und 1996 dermaßen verwüstet, dass eine Bewegung, die mit äußerst harter Hand für Ruhe sorgen konnte, anfangs auf Zustimmung stoßen konnte. So etablierte sich eine rein autoritäre Gewaltherrschaft ohne größere Widerstände. Sie ist aber für den Erfolg islamistischer Bewegungen untypisch. Kaum fielen die ersten Bomben auf Afghanistan, machten die Friedensfreunde von DKP bis NPD, von Horst Mahler bis Günter Grass, von Antje Vollmer bis Gabi Zimmer an der Heimatfront mobil. Der angloamerikanische Krieg in Afghanistan verschärfe nur die Situation, fordere unter der Zivilbevölkerung unschuldige Opfer, treibe Millionen in die Flucht, so oder so ähnlich die Argumentation der Friedensaktivisten, die Berlin mit einer Großdemonstration beglückten. Eine Woche nach dem Beginn der Militärschläge waren nach Angaben der Taliban, deren Aussagen mindestens genauso bezweifelt werden müssen wie die des Pentagon, rund 300 Zivilisten umgekommen. Und man hatte fast den Eindruck, die deutschen Friedensfreunde, die permanent das Wort Kollateralschaden im Munde führen, hätten nur darauf gewartet, um das Unmenschliche der amerikanischen Gegenangriffe anzuprangern. Dabei hat keiner von ihnen sich je um die Opfer der Terrorherrschaft der Taliban geschert. Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, weil sie sonst verhungern würden, Zehntausende, die hingemetzelt wurden, weil sie nicht in das religiöse oder gesellschaftliche Bild der Gotteskrieger passten, 25.000 Kriegerwitwen, die wie alle Frauen nicht arbeiten dürfen und deshalb zu verhungern drohen, Frauen, die als Ehebrecherinnen gesteinigt wurden oder denen Gliedmaßen abgehackt wurden, weil ihre Knöchel unbedeckt oder ihre Fingernägel lackiert waren. Dass die Tage der Taliban, die ihre Macht bestimmt nicht freiwillig abgeben, gezählt sind, Welcher Linke könnte ernsthaft etwas dagegen haben? Der Verweis darauf, dass die USA Osama bin Laden erst groß gemacht haben, dass eine wie auch immer geartete politische Lösung nach den Taliban schwierig und auch von zweifelhaften Akteuren mitbestimmt wird, ist mitnichten ein Argument für die Fortführung der Herrschaft der Taliban, die mit den mutmaßlichen Massenmördern von New York zusammenarbeiten. Umso dämlicher sind die Theorien so mancher Friedensfreunde. Immer wieder beliebt ist die des Kampfes um Rohstoffe. Den USA gehe es bei einer möglichen Invasion in Afghanistan nur um die strategische Sicherung des Zugangs zu den zentralasiatischen Ölfeldern, heißt es da. Wenn dem so wäre, warum haben dann die USA das Taliban-Regime nicht schon längst angegriffen, beseitigt und durch eine amerikafreundliche Regierung ersetzt? Eine moralische Legitimation dafür zu finden, wäre den USA doch ein leichtes gewesen. Der Verweis auf angeblich imperialistische US-Interessen im afghanischen Wüstensand verdreht Ursache und Wirkung. Der Afghanistan-Krieg wird nicht wie der Krieg gegen Jugoslawien geführt, um eine sich bedroht fühlende Volksgruppe in einem vermeintlichen Schurkenstaat zu unterstützen und der Welt, vor allem Russland und China, zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Dieser Krieg ist die Antwort auf einen konkreten und in dieser Form bisher nicht dagewesenen Angriff, eine Reaktion auf die Kriegserklärung an den gottlosen American Way of Life und seine nahöstliche Entsprechung in Tel Aviv und West-Jerusalem. Dass viele Deutsche den USA das Recht auf Selbstverteidigung absprechen, zeigt nicht nur den tief verwurzelten Anti-Amerikanismus, die USA haben schließlich Deutschland zweimal den Griff zur Weltmacht verwehrt, sondern auch die klammheimliche Freude darüber, dass die Turban-Terroristen gezeigt haben, wie verwundbar die Supermacht ist. Nur dem Druck der USA und ihrer russischen, chinesischen und indischen Unterstützung ist es zu verdanken, dass Kontinentaleuropa, allen voran Deutschland und Frankreich, nicht noch mehr versucht hat, aus der amerikanischen Schwächung Kapital zu schlagen. Deutschland ist jedenfalls, verglichen mit dem Jugoslawien-Feldzug, von einer Kriegsgeilheit weit entfernt, abgesehen vielleicht von den innenpolitischen Maßnahmen, die nun verschärft werden. Der Rauch über dem World Trade Center, der größten multikulturellen Arbeitsstätte, war noch nicht verzogen, da warnten Bundespräsident Rau und führende Grüne die Amis schon vor Rache. Deutschland bietet den USA dennoch Unterstützung an. Das hat einen einfachen Grund. Man will sich international nicht isolieren und mäßigend auf den großen Verbündeten einwirken. Schröders Hommage an die antiamerikanische Friedensbewegung, ihm seinen Zweifler lieber als Hurra-Patrioten, ist da nur folgerichtig. Man stelle sich nur einmal vor, wie Schröder, Scharping und Fischer vorgegangen wären, hätten vor gut 2 Jahren serbische Untergrundkämpfer auch nur einen kleinen Anschlag am Potsdamer Platz in Berlin verübt. Jeder denkende Mensch hätte sofort nach den massenmörderischen Angriffen auf das World Trade Center wissen können, wem die Attacke der islamistischen Gotteskrieger in erster Linie galt. Israel. Die antisemitische Komponente ist unübersehbar. Das World Trade Center wird als das Symbol des vermeintlich jüdisch dominierten Weltkapitals identifiziert. Die USA sind die einzige Schutzmacht Israels. Im Übrigen vermisst man seit den New Yorker Angriffen eine selbstkritische Reflexion der linken Praxis, die glaubt, den Kapitalismus, ein abstraktes und komplexes Gewaltverhältnis, bekämpfen zu können, indem man seine Symbole angreift. Dankenswerterweise hat Al-Qaida auch dem letzten linken Romantiker, der im 11. September noch irgendwie ein antikapitalistisches oder antiimperialistisches Motiv entdecken wollte, gezeigt, worum es geht. Um die ethnisch-religiöse Säuberung der islamischen Nation. Alle Ungläubigen sollen vom arabischen Boden verjagt werden. Damit sind in erster Linie die Israelis gemeint. Aber es dürfen sich getrost auch alle anderen angesprochen fühlen, die nicht in das Bild der Gotteskrieger passen. Zum Beispiel ein Kanadier und seine philippinische Frau, die in Katar erschossen wurden. Der Dschihad, diese Entscheidungsschlacht zwischen Glauben und Unglauben, wie Al-Qaida definiert, hat mit sozialer Befreiung oder der Forderung nach gerechter Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums nichts, aber auch gar nichts zu tun. Es ist das genaue Gegenteil davon, denn er verspricht kein besseres Leben auf Erden, sondern im Himmel. Das unterscheidet die mittelalterliche Barbarei von der kapitalistischen. Das aufgeklärte Bürgertum hat zumindest das, wenn auch nie eingelöste, Versprechen gegeben, dass jeder Mensch gleiche politische Rechte und auch soziale Chancen hat. Diese Versprechen einzufordern, hat die linken Kämpfe in den vergangenen Jahrhunderten beflügelt. Der Dschihad kennt nur Gläubige und Ungläubige und deshalb ist eine Dose Fanta allemal einer Dosis Fatwa vorzuziehen. Die ideologische Wurzel des Dschihad, der Antisemitismus, ist in der gesamten arabischen Welt weit verbreitet. Im Hass auf Israel, den Westen und den jüdisch kontrollierten Weltmarkt können sich Moslems aller Glaubensrichtungen wiederfinden. Mit diesem Hass wird der kollektive Komplex verarbeitet, den 7-Tage-Krieg gegen Israel verloren zu haben und in der Weltmarktkonkurrenz hinter Ostasien, China und Indien zurückgefallen zu sein, obwohl die ökonomischen Voraussetzungen der arabischen Schwellenländer wegen des Ölreichtums weit besser waren. Deshalb ist es auch eine mehr, die Ursache für den islamistischen Terrorismus in der Armut der Region zu sehen. Ein Phänomen, das Linken aus der Anti-Nazi-Diskussion in Ostdeutschland hinreichend bekannt sein sollte. Anstatt die Petrodollars zu nutzen, um wie beispielsweise in Norwegen ein sozialstaatlich und weltmarktorientiertes System zu errichten, entwickelte sich zum Beispiel Saudi-Arabien zu einem archaischen Regime, dem nicht nur die Lebensbedingungen seiner in- und vor allem ausländischen Glaubensbrüder egal war, sondern dass auch noch islamistische Terrorgruppen und ihre ideologischen Wegbereiter maßgeblich unterstützte. Dieser Terrorismus, dessen Protagonisten einer faschistischen Ideologie mit islamischem Antlitz anhängen, ist spätestens seit dem 11. September virulent. Die USA haben schnell ihre Verbündeten an ihre Seite gebracht, um auf den 11. September zu reagieren. Dabei haben sie nicht, wie von vielen halluziniert, wild aus der Hüfte um sich geballert. Ob das Vorgehen der USA gegen den islamistischen Terrorismus erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Fakt aber ist, die USA, die von Linken oft und zu Recht wegen ihrer Interessenpolitik angegriffen wurden, sind die einzige Macht dieser Welt, die zu einem Gegenangriff im Moment in der Lage ist. Für Linke bleibt am Traum von individueller Freiheit und einem schönen Leben für alle festzuhalten. Sherry statt Scharia. Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendigt und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Mit diesen Worten leitete Karl Marx seine Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie ein. Eine Einleitung, die nur in Quintessenz noch einmal Feuerbachs Kritik des Christentums bekräftigt, um von diesem Fundament zum Kern der Sache fortzuschreiten, zu jenem Umschlagspunkt, an dem sich die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik verwandelt. Solch umstandsloses Fortschreiten stützte sich 1844 im Jahr seiner Veröffentlichung zu Recht auf Voraussetzungen, die im Jahr 2001 nicht oder nur noch rudimentär gegeben sind. Die Selbstverständlichkeit, mit der der aufgeklärte Bürger die private Autonomie seiner Vernunft gegen die Zumutungen der Religion verteidigt. Selbst scheinbare Rechtfertigungen der Religion als unverzichtbares ideologisches Mittel zur Aufrechterhaltung eines gesitteten Staatswesens, wie sie die kantische Moralphilosophie dem Bürger auf den Weg mitgab, enthüllten den usurpatorischen Charakter der Religion, ihre Fremdheit im bürgerlichen Recht, ihre allein der Herrschaft dienliche, manipulativ-repressive Nutzungsbestimmung. Die religiöse Desillusionierung und das Erwachen einer sich ins praktisch-politische wendenden Vernunft fielen in eins. Die Kritik der Religion enttäuscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte wie ein enttäuschter, zu Verstande gekommener Mensch. Das feste Band zwischen Enttäuschung und Zuverstandekommen ist zerschnitten. Die Selbsterhaltung des Menschen in Warenform, die mitsamt ihrer ökonomischen Grundlagen auch die Überlieferung sprengte und den Verstand aus den Banden von Naturverfallenheit und Blutsurenge zur Vernunft emanzipierte, stiftet Kraft eigener Metaphysik eine neuartige Religion, die Religion des Alltagslebens. Wie Marx sie nennt. Nicht mehr genügt es, den gesellschaftlichen Tatsachen den religiösen Schleier abzureißen. Nein, die gesellschaftlichen Tatsachen selber breiten einen nahezu undurchdringlichen Schleier über die Vernunft. Die okkulten Qualitäten der Ware, das Absolute, das im Geld sinnfällig wird, drängen dem Bewusstsein die gerade als Priestertrug enttarnten religiösen Wahrnehmungsformen erneut wieder auf. Nicht, dass das Substrat der Aufklärung damit komplett hinfällig geworden wäre. Die Lösung aus dem naturwüchsigen Gesellschaftszusammenhang, die Konstitution des willensbegabten Individuums, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Allein die verängstigende Erfahrung, dass die höchst private und in diesem Rahmen instrumentelle oder richtigkeitsrationale Vernunft der Selbsterhaltung von einem nicht dingfest zu machenden Allgemeinen durchkreuzt wird, dass sich die aufklärerische Hoffnung, die Verfolgung des Eigeninteresses diene dem Gemeinwohl, an seinen Konsequenzen blamiert, stiftet den Typus des ungeglaubten Glaubens, wie Adorno ihn nennt. Höchst rationale Technik, äußerste individuelle Willkür, ausgeprägte Wissenschaftlichkeit verbinden sich mit gesellschafts- wie lebensgeschichtlichen Atavismen. Das gebrochene Versprechen von Aufklärung und Bürgerlichkeit, die Stiftung vernunftgeleiteter gesellschaftlicher Reproduktion durch die jeweilige Vernunft der Einzelnen, der verlorene Preis, den es zu gewinnen galt durch die Herauslösung und den Verzicht auf die viehische Unschuld roher gesellschaftlicher Verhältnisse, das bereitet den Boden für den bürgerlichen Normaltypus des nachbürgerlichen Zeitalters, der aufklärerische Tugenden, Gewitzigkeit und Pragmatismus mit gegenaufklärerischer Sehnsucht und Wahnwitzigkeit amalgamiert. Diese gestalten sich tatsächlich im doppelten Sinne atavistisch. Die Ohnmacht gegenüber den über das Individuum hereinbrechenden Folgen seiner warenförmigen Selbsterhaltung ist ihm, dem Herrn über sich selbst, nicht nur panikauslösende Gefahr, sondern auch eine unerträgliche Kränkung. Auf dieses schockartige Einbrechen der Gesellschaft in den Bezirk des eigenen Willens reagiert das gekränkte Subjekt mit Regression, die zugunsten der abstrakten Herrschaft von Gesellschaft über ihre Partizipanten eben erst verworfene Vergemeinschaftung durch unmittelbare Herrschaft, eben die Blutsurenge, erscheint nun plötzlich in dasselbe milde Licht getaucht, in dem Erwachsenen die Schrecknisse der kindlichen Unmündigkeit als begehrenswerter Zustand erscheinen. Völlig ungeachtet dessen, dass damit die eigene Existenz als bürgerliches Subjekt negiert wird, dass der herbeigesehnte unschuldige, unmündige und voraufgeklärte Zustand nichts als den Tod bereithält. Diese Beanspruchung eines Garten Eden, der doch eigentlich die Hölle ist, verdankt sich der Abwehr dessen, dass das eigene Handeln ununterscheidbar mit der Kälte und Bedrohlichkeit des verallgemeinerten Tausches verknüpft ist. Nach demselben personalisierenden Strickmuster der eigenen Unschuld wird dann auch die Schuld zugemessen. Das Abstrakte sei nicht als solches in die Welt gekommen, sondern als konkrete Machenschaft, als Ergebnis subjektiven Fehlverhaltens, als Machenschaft des bösen Willens, als Abfall vom Glauben und als willkürliche Anmaßung von Herrschaft aufgrund egoistischen Gewinnstrebens. Da dem Abstrakten, dem Geld als gemünztem a priori, diese Konkretion als solche nicht abzugewinnen ist, da aus dem allgemeinen ökonomischen Handeln nicht die besondere Verworfenheit einer Gruppe herauszulesen ist, greift der an sich selbst irrewerdende Verstand auf traditionelle Stereotypie zurück. Alle religiösen Mythen, Legenden und Absurditäten, die dem Licht des Verstandes zu Zeiten Kants, Diderots und Marx nicht standhalten können, werden zum erwähnten Zwecke wieder aufgeboten. Geglaubt werden sie längst nicht mehr. Allein der unerhellte Trieb zwingt dazu, ihnen wieder Wirkungsmacht zu verleihen. Der Einspruch der praktischen Vernunft, der sich in jedem der regredierten Subjekte rührt, führt in geradezu verzweifeltes Festhalten am Unhaltbaren und zum Überschreien jenes einzig Rettung versprechenden Zweifels. Thank you. Darin gründet die Unwiderstehlichkeit der Gegenaufklärung, in deren Zentrum, mehr oder weniger deutlich ausgesprochen, der Antisemitismus steht. Deswegen ist die Kritik der Religion gerade in Deutschland im Wesentlichen nicht beendigt, sondern hat eine ungleich schwerere Aufgabe als Kritik des ungeglaubten Glaubens. Diese Kritik kämpft gegen die Gravitationskraft der Verhältnisse an. Sie weiß sie nicht mehr auf ihrer Seite, wie noch in der klassischen Aufklärung. Es ist keineswegs eine kuriose Randnotiz, dass in den Tagen nach dem 11. September 2001 der weltweit meistgesuchte Begriff im Internet Nostradamus war. Die esoterischen Verheißungen von Auserwähltsein, Verschwörung und Untergang, sie sind die Basisformen jener Religion des Alltagslebens, wie sie seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert das Bewusstsein bestimmen. Sie sind auch die Gesichtspunkte, nach denen die anschwellende Neoreligiosität des 20. Jahrhunderts, gebe sie sich christlich oder heidnisch, den ungeglaubten Glauben gruppiert. Stets drehen sich die so leicht durchschaubaren, ihren von der Kulturindustrie verliehenen Charakter des Angedrehtseins nicht verleugnenden und damit umso wütender festgehaltenen Ideologien um die bedrohte und deshalb verfolgende Gemeinschaft und die Apotheose des Todes. Trotz relativ gut besuchter Kirchentage, trotz der lang anhaltenden gegenaufklärerischen Tradition schwärmerischen Christentums und Mittelaltersseligkeit, ist das Christentum einerseits theoretisch von der Aufklärung derart zerlöchert, andererseits in seiner depotenzierten Gestalt so wohl integriert, dass es nur noch sehr eingeschränkt dazu taugt, den antibürgerlichen Impulsen der deutschen Bürger einen Hort zu bieten. So trat der ungeglaubte Glaube par excellence, der Nationalsozialismus, auch dezidiert unreligiös auf, ohne dass es seiner Wirkung Abbruch getan hätte. Dieser hatte jedoch zu einer anderen Religion ein betont inniges Verhältnis unterhalten, und das nicht nur aus strategischen Gründen der Kriegsführung gegen das britische Empire, dem Islam, speziell dem des arabischen Raumes. Auch die Ansicht, die arabische Welt habe sich dem Nationalsozialismus allein aus ebenso strategischer Motivation heraus angenähert, greift zu kurz. Das große D'accord in der sogenannten Judenfrage bzw. ihrer Endlösung reicht tiefer und ist bis heute deutlich zu spüren. Deutschland diente dem jungen arabischen Nationalismus als Vorbild einer Modernisierung, die alle repressiven und regressiven Seiten der bürgerlichen Gesellschaft beerbte, ohne die widernatürliche Umstürzung der Gesellschaft nach französischem Muster, also Säkularisierung und allgemeine Rechtsgleichheit, vollziehen zu müssen. In Deutschland hingegen hatte der romantische Orientalismus seit dem Ende des 19. Jahrhunderts vom Orient jenes Wunschbild einer Zivilisation aufgemalt, die anders als das Abendland sich nicht entfremden musste, sondern ohne den traditionellen Gemeinschaftszwang aufzuheben, Großes geleistet hätte. Nicht nur ist der Nationalsozialismus in der arabischen Welt sakrosankt geblieben, sondern eben auch umgekehrt der Islam bei den Deutschen. Mehr noch, der Islam hat in der zeitgenössischen deutschen Ideologie geradezu kamuflierend den Platz des deutschen Nationalismus eingenommen, wenn es um die feinsinnige Umwandlung des westlichen Egoismus in wahre Gemeinschaftlichkeit geht. War die Orientseligkeit bis 1945 einfach nur die exotische Verkleidung eines antiwestlichen Ressentiments, das man pflegte, um als Volk der Helden gegen das schnöde Albion der Händler zu mobilisieren, um mit den Ideen von 1914 gegen den zerstörerischen Individualismus der Ideen von 1789 ins Feld zu ziehen? So ist das deutsche Bestreben nunmehr auf das gerichtet, was der freundliche Orientexperte empfiehlt, vom Islam zu lernen. Deswegen ist auch dieses absolut sakrosankt. Selbst die schüchternste Religionskritik ist vollkommen untersagt. Beispielhaft sei ein Professor Dr. Peter Heine von der Humboldt-Universität herausgegriffen, der von der modernen islamischen Identität, von der Islamisierung der Moderne, von der Fähigkeit zu glauben schwärmt und sie absetzt von der westlichen Massengesellschaft, die sich mehr und mehr uniformiert, in der Paris, Rom und Berlin von den gleichen Handelsketten und Fastfood-Restaurants bestimmt werden. Identität und Glauben gegen weltumspannende Handelsketten. Ein deutsches Bekenntnis, das nicht nur in den Köpfen Horst Mahlers und der US-Flaggen verbrennenden Jungnazis herumspukt, nicht nur die organisierten Globalisierungsgegner umtreibt, sondern ein ganzes Kollektiv strafwütiger und gemeinschaftsbesessener, die Faschismus meinen, aber es sich nicht laut zu sagen trauen. Einer der wenigen, ja bislang der einzige, der sich überhaupt traute zu bemerken, welch routinierte Übung das Schönreden des Islam in Deutschland ist, der die höchst eigene deutsch-apokalyptische Grundhaltung bemerkt, die via dieser Schönrednerei sich Ausdruck verleiht, war Henrik M. Broder. Der schreibt: Deswegen zeigt uns Peter Dutschig in der ARD jubelnde Palästinenser und sagt, sie würden es nicht so meinen, wie es aussieht. Deswegen sagt uns Heiko Flottau in der Süddeutschen Zeitung, die winzige Minorität der islamistischen Terrorgruppen habe bei der großen Mehrheit der Bevölkerung keinen Rückhalt. Nur um ein paar Absätze weiter zu erklären, kein Politiker in Ägypten habe den Mut gehabt, öffentlich für einen liberalen Professor einzutreten, der von den Islamisten terrorisiert, ins holländische Exil gehen musste. Solche kleinen Widersprüche nehmen wir gelassen hin, wenn es darum geht, einen Terror schönzureden, dessen irrationaler Furor uns fasziniert, weil er so rein und so selbstlos ist. Wir Abendländer haben keine Probleme, den Fanatismus von Christen und Juden zu verdammen. Nur bei fanatischen Moslems neigen wir zu einer Haltung, wie man sie normalerweise gegenüber kleinen Kindern und erwachsenen Autisten annimmt. Sie wissen nicht, was sie tun, aber sie meinen es irgendwie gut. Soweit Broder. Dass sich ein ansonsten so feinfühliges Milieu wie das der deutschen Bedenkenträger vom islamischen Terror so überhaupt nicht beeindrucken lässt, schreibt Broder mit mehr Recht, als er selbst vermutlich ahnt, einer postliberalen und präsuizidalen Grundhaltung zu. Außer Broder irritiert es offensichtlich niemanden, in welch schreiendem Missverhältnis die öffentliche Gesundbetung des Islams als Religion nicht weniger als die Entwicklung in der sogenannten islamischen Welt zu ihrer sonstigen Fantasie im Erfinden von Gräueln steht. Oder besser, in welch unheimlicher innerer Beziehung die Erfindung der serbischen Massaker von Rampen und ethnischer Säuberung zu der schier grenzenlosen Rechtfertigungskapazität für die jedermann bekannten Gräuel, die im Namen des rechten Glaubens begangen werden, stehen. Die einen handeln ungerecht im Namen einer gleichmacherischen Diktatur gegen die Minderheit. Die anderen exekutieren hingegen kulturelle Identität, reisen also auf dem Ticket, das die Deutschen von je für sich beanspruchten, dem Völkischen. Dieses adelt jede Scheußlichkeit, das Abhacken von Extremitäten wie die Steinigung, sogenannte Hadsch-Strafen, sei es nun nach den Buchstaben von Koran, Sunna oder der Exempelsammlung der Scharia oder gleich per Lynchmord nach dem gesunden Volksempfinden, sofern die Hadsch-Strafen offiziell noch nicht wieder angewendet werden. Und seien die Delikte noch so schwerwiegend wie Gotteslästerung, Homosexualität, Besitz westlicher Videos, Ehebruch, Kollaboration mit Israel, Apostasie vom Islam oder Ladendiebstahl. Dass sich Professor Dr. Heine noch erdreistet, lobend herauszustellen, dass die Scharia kein Gesetzbuch wie das StGB ist, sondern von Fall zu Fall völlig verschieden ausfallen kann, zeigt, wie sehr die Rückkunft der Scharia in unterschiedlichen islamischen Ländern von Mauretanien bis Malaysia dem urdeutschen Kritiker des formalen Rechts aus der Seele spricht. Die Desäkularisierung in allen Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung schreitet rapide voran. Außer in der Türkei. Dort befindet sich der kemalistische Staat in einem ausdauernden Rückzugsgefecht. Es sind nicht allein der Iran oder Afghanistan, Pakistan oder der Sudan, die die Trennung von Recht und Religion aufgehoben haben. In Saudi-Arabien war das nie nötig und selbst die Versuche Nassers in Ägypten oder Bourguibas in Tunesien gehören längst der Vergangenheit an. Doch gerade der Schlachtruf Al-Islam din Wadawla, der Islam ist eine Religion und ein Staat, bringt die Seiten des deutschen Volkscharakters zum Klingen, die mit Zimperlichkeiten wie Gewaltenteilung und Repräsentationsprinzip schon immer nichts, dafür mit Gemeinschaftsgeist, Disziplin und Volksempfinden umso mehr anzufangen wussten. Die lancierten Befürchtungen, dass ausgerechnet in Deutschland ein sogenannter Anti-Islamismus viele Anhänger finden könnte, sind vor diesem Hintergrund absurd und nichts weiter als eine weitere Strophe im deutschen Loblied auf den Islam. Erstens hat sich in der langen Zeit, seit der Libanon als Sinnbild westlicher Lebensart im Orient untergegangen ist und es keine Faradibas für die Gazetten mehr gibt, die autoritäre Gefühlswelt komplett von Israel als perverses Beispiel dafür, dass die Juden ihre Lektion gelernt hätten und nun fleißig arbeiteten, abgelöst und wieder offen dem gerechten Anliegen der wahren Völker zugewandt. Zweitens, wem, wenn nicht den Brüdern im Geiste in ihrem gerechten Kampf, hätten Volk und Medien ohne weiteres Aufhebens nachgesehen, dass am 11. September auch etliche Deutsche ums Leben kamen. Drittens verrät allein schon die Wortprägung Anti-Islamismus die Gesinnung derer, die sie in die Welt setzen. Die beabsichtigte sprachliche Gleichstellung mit dem Antisemitismus will das Schicksal der Juden mit dem angeblichen Unrecht, das den Palästinensern widerfährt, aufrechnen. Der Opferstatus der Palästinenser vertritt die Stelle des gewünschten eigenen. Und viertens darf man in Deutschland die organisierten Nazis durchaus als Indikator der allgemeinen Stimmung werten. Und sie zeigen genau die Differenzierungsfähigkeit, die man vom Rest auch erwarten darf. Nämlich säuberlich zu trennen zwischen dem unerwünschten Ausländer hier, der selbstverständlich kriminell ist, und dem völkischen Moslemhelden dort, der das bekämpft, was man selbst nicht mag. Die USA, die Juden und die Zumutungen der Bürgerlichkeit. Der Begriff islamischer Fundamentalismus ist absolut irreführend. Er diente ursprünglich zur Bezeichnung pietistischer, protestantischer Strömungen und legt damit den auch oft genug gezogenen Vergleich des Unvergleichbaren nahe, den zwischen christlichem Fundamentalismus und dem Islamismus. Erstgenannter will der säkularen Öffentlichkeit zwar höchst repressive religiöse Werte aufzwingen, steht aber nicht nur in Opposition zu einer säkularisierten Amtskirche, sondern kann sich auch gar nicht auf das perfekte Modell einer gottgemäßen Gesellschaftsordnung auf Erden beziehen, die es nur wiederherzustellen gelte, wie es dem Islamismus vorschwebt. Während der Koran die medinensische Gesellschaftsordnung in Mohammeds Kodifizierung als Ergebnis göttlicher Offenbarung von Ewigkeit zu Ewigkeit starr festlegt, die gottgefällige Gesellschaft, also im Stadium der postantiken gesellschaftlichen Hierarchie des Orients, existiert, mit ihren ewigen Konstanten Privatisierung der Frau, Verachtung der Bauern, Führung durch Händleraristokratie, ist das Reich Gottes der christlichen Offenbarung wenigstens nicht von dieser Welt. Die bloße Wiederherstellung eines gottgewollten, bis ins kleinste bestimmten Zustandes von Gesellschaft, demnach ausgeschlossen. Mehr noch. Fundamentalismus setzt allein schon begriffslogisch einen Widerpart voraus, den nicht-fundamentalistischen Islam, den es aber der inneren Konsequenz der Lehre nach gar nicht geben kann, außer als Abfall oder Verirrung oder in den Erbauungsreden deutscher Orientalisten und Gemeinschaftsstifter. Durch die Herauskürzung des Messianischen aus dem Monotheismus mohammedscher Prägung, die platte Unmittelbarkeit und Identität des Gottgewollten mit dem Bestandhabenden, geht dem Islam jegliche Transzendenz ab. Diese ist aber die Voraussetzung nicht nur dafür, dass sich Religion mit ihrer Beschränkung auf einen eigenen Bezirk, nämlich der in der Aufklärung privatisierten Glaubensmoral, bescheiden kann, also fähig ist, mit einer ihrem Einfluss entzogenen Öffentlichkeit zu koexistieren. Mehr noch, die Nicht-Identität bestehender Herrschaftsverhältnisse mit der Erlösungserwartung, das Offenhalten eines versöhnten Zustandes der Menschheit für eine noch kommende Zukunft, war der Nährboden für das Entstehen revolutionärer Strömungen, ermöglichte nicht nur das Austragen gesellschaftlicher Konflikte im religiösen Rahmen sowie die Infragestellung von Ungleichheit und Privateigentum, sondern letzten Endes auch die Sprengung des Christentums von innen heraus. Die gottbefohlene, in diesem Sinne vermeintlich natürliche Ordnung der Gesellschaft steht im Islam also fest. Deswegen ist die Bezeichnung Islamismus für die gesellschaftliche Bewegung, die unter der alle Unterschiede überbrückenden Parole »Der Islam ist die Lösung« in allen Ländern mit überwiegend islamischer Bevölkerung an Boden gewinnt, um es ganz vorsichtig auszudrücken, die einzig angemessene. Mit dem ganzen Recht, das sich aus dem unverrückbaren Wissen um die Struktur der göttlichen Ordnung auf Erden und die in den Schriften bis ins Detail geregelte Lebensführung ergibt, mit dem ganzen Recht des »Es steht geschrieben« betreibt der Islamismus die Wiedereinrenkung der Welt in die Offenbarung, während die staatliche Religionsbehörde der Türkei auf verlorenem Posten steht. Allein nur mit durchschaubarer Sophistik laboriert sie an ihrer eigentlich unlösbaren Aufgabe, die Vermittlung des Islam mit Rechtsgleichheit und Religionsfreiheit. Der Islamismus hingegen ist somit uralt und ganz jung zugleich. Er ist nicht, wie man vor allem in Frankreich hoffte und noch hofft, ein Relikt, das von der Modernisierung irgendwann auch einmal erfasst würde. Er steht noch nicht einmal im unvermittelten Widerspruch zur Moderne, sondern ist, darin dem Archaismus aus zweiter Hand des Nationalsozialismus nicht unähnlich, ein Produkt ihres Scheiterns an sich selbst. Die Ursprünge des Islamismus reichen ins Ägypten der 20er Jahre zurück, auf die Gründung der Moslembrüderschaft 1928. Ihr Gründer, der Lehrer Hassan al-Banna, war durch eine westliche Ausbildung gegangen, ebenso wie das Idol des Islamismus, der Schriftsteller Sajid Qutb, den gerade das Studium in den USA dazu brachte, radikal mit dem ehemals eigenen reformerischen Kurs zu brechen. Den Eindruck der Verderbtheit des Westens, der den Islam kulturell vergiften wolle, und den Gedanken, dass dieses Übel, das sich in Gestalt neuer Kreuzfahrer in der islamischen Welt breitmache, irgend auf den gottlosen Materialismus der Juden zurückzuführen, der ihnen innewohne, wie der stete Wunsch nach Zersetzung. Also kurz, die Projektionsfigur, in der die Juden das Geld und die Zirkulation in einem der islamischen Welt, wenn nicht unbekannten, so doch verpönten Aggregatszustand verkörpern, brachte er mit und damit das Zentrum des heutigen Islamismus, den bis zur Selbstzerstörung virulenten Antisemitismus. Bin Ladins Organisation übrigens leitet ihren Namen »Gesellschaft zum Kampf gegen Kreuzfahrer und Juden« von Qutb ab. Dieser rasend hochmoderne Antisemitismus beschränkt sich, wie der Islamkritiker Barrow noch hoffte, weder territorial auf den Israel mehr oder weniger benachbarten arabischen und zentralasiatischen Raum, noch lässt er sich notwendig zurückführen auf die Kränkung, dass Jerusalem, die drittheiligste Stadt des Islam, von Ungläubigen okkupiert ist. Selbst der ferne Osten zeigt sich gerade durch seine galoppierende Islamisierung auf der Höhe der Zeit. Sein Antisemitismus ist so ubiquitär wie flexibel. Auf dem Höhepunkt der Asienkrise in den späten 90er Jahren sprach der malaiische Präsident öffentlich darüber, dass der Verfall der Landeswährung auf Machenschaften des Judentums zurückzuführen sei, während gleichzeitig der Mob auf Indonesiens Hauptinsel Java in Ermangelung von Juden grauenvolle Pogrome in den Vierteln der chinesischen Minderheit anrichtete, weil diese angeblich an der Krise verdienten. Der Einwand, dass sich aber gerade an seinem Antisemitismus das eigentlich Unislamische am Islamismus zeige, enthält wie fast jede Lüge jenes Körnchen Wahrheit, das sie erst glaubwürdig macht. Der Koran ist durchaus zwiegespalten, was die Einschätzung der Juden angeht, wenn auch ein Unterton von Hass aus verschmähter Liebe dominiert. Sie werden einerseits als Schriftbesitzer deutlich von den Polytheisten abgehoben. Haben diese nur die Wahl zwischen Bekehrung und Vernichtung, so dürfen Juden bei ihrem Bekenntnis bleiben, ohne dafür unmittelbar mit dem Tod rechnen zu müssen. Sie werden unter staatliche Kuratel gestellt, die Dima. Diese garantiert ihnen zwar die private Religionsausübung, stempelt sie ansonsten aber in jeder nur denkbaren Hinsicht zu Bürgern dritter Klasse. Ihr Zeugnis gilt nichts gegen das eines Rechtgläubigen. Ihre Geschäftsfähigkeit unterliegt starken Beschränkungen inklusive des Heirats- und Erbrechts. Sie müssen Kopfsteuer bezahlen. Öffentliches Kundtun nicht-islamischer Ansichten oder Verhaltens ist mit Todesstrafe belegt. Dazu kommt in späterer Zeit noch eine demütigende Kleiderordnung, die Juden sofort als inferiore Dhimmis kenntlich macht. Die neuerdings verordnete Kennzeichnungspflicht für Hindus in Afghanistan folgt übrigens auch der Dhimma. Die von Orientalisten viel gerühmte Toleranz des Islam bestand darin, Juden immerhin nur, statt sie zu töten oder zu vertreiben, wie beispielsweise die spanische Reconquista, in einer exponierten Stellung zu entrechten und zu demütigen, sodass keine Gefahr für die Hierarchie der gottgefälligen Gesellschaft der Rechtgläubigen von ihnen ausgehen konnte, sie vielmehr als Werkzeuge derselben fungierten. Zugleich legt der Koran auch eine Fährte, die bis zu den jüngsten antisemitischen Brandreden Assads reicht. Die ökonomisch-militärische Konkurrenz zwischen den Stämmen, die Mohammed folgten, und den auf der arabischen Halbinsel benachbarten jüdischen Stämmen und die gleichzeitige Weigerung der mekkanischen bzw. medinensischen Juden, die Stellung Mohammeds als Sprachrohr Gottes anzuerkennen, schlagen sich in den Suren und der weiteren Überlieferung der Sunna nieder. Die Juden werden der Verschwörung geziehen, einerseits zur Ermordung des Propheten, andererseits zur Fälschung der Tora. Sie hätten, um die Gläubigen zu verwirren, alle Stellen, in denen von der Sendung Mohammeds die Rede war, entfernt. Aus an sich banalem Anlass liegen hier zwei Schlüsselfiguren des modernen Antisemitismus in Vorbereitung: die Mordlust und die Zersetzung. Was als Rückbesinnung auf die ureigenen Kulturwerte erscheint, ist in der aggressiven Gemeinschaftsideologie europäischen Zuschnitts in der Sache nichts anderes als im Islamismus. Die Abspaltung des verhassten Abstrakten in ebenso konkretistischer Form, wie man sich auch die eigene Wertegemeinschaft einbildet. Weil aber die Erinnerung an eine Zeit nicht völlig getilgt ist, in der es schien, dass Aufklärung, indem sie über sich selbst hinausschreitet, gelingen könne, ist der neuerlichen Aneignung des Glaubens im Westen ihr absolut willkürlicher Charakter noch leicht anzumerken. Noch gibt es den Maßstab, an dem sie sich blamieren kann. Die islamistische Bewegung hingegen lädt den Glauben, der nie abgelegt war, sondern als bloße Selbstverständlichkeit einfach zum Leben gehörte, sozusagen wieder neu auf. Hier wie dort sind es die kraftblinder Markttätigkeit Freigesetzten, die gerade weil sie auf diese Weise der Tradition entbunden wurden, so krampfhaft zur Tradition, die nun der Warenfetisch selbst in den Köpfen stiftet, zurückstreben bzw. an ihr festhalten. Ungeglaubter Glauben. In der islamischen Peripherie aber hat die Modernisierung der Ökonomie, die doppelte Freisetzung der Marktsubjekte, das europäische Zwischenspiel, in dem Individuation mit Individualität parallel liefen, gleichsam übersprungen, der postindividuellen Regression ein präindividuelles Gepräge verliehen. Die Dhimma, die derlei Potenzial natürlich im Kern bereits trug, nimmt sofort den volksgemeinschaftlichen Charakter an, kaum dass sie im Osmanischen Reich offiziell abgeschafft war, zugunsten allgemeiner Freizügigkeit und Rechtsgleichheit. Die natürliche Unterordnung der nicht zum eigenen Schlage Gehörigen, gepaart mit dem Anspruch, die enormen Opfer der Ökonomie jenen aufzubürden. Da es gegen den Weltmarkt weniger noch als im deutschen Nationalsozialismus gelingen kann, sich als Herrenmensch von den Konsequenzen der eigenen Warenförmigkeit zu dispendieren, hält das archaische Material des Koran eben gerade auch die moderne Lösung bereit. Die personalisierte Schuldzuweisung, die Formel von der Verschwörung, die aus geheimnisvollen Zentralen heraus die Welt in Unordnung stürzt. Mit einem Wort, den Antisemitismus. Das Rückwärtsgewandte ist das ganz Moderne. Die sogenannte Islamische Revolution teilt das fortgeschrittenste antizivilisatorische Ressentiment, das die Zivilisation gegen sich selbst hegt. Auch unser Islamexperte Professor Dr. Heine macht daraus gar keinen Hehl. Heutigen schiitischen Gelehrten sind die theologischen Werke eines Bultmann oder Karl Rahner ebenso geläufig wie der Strukturalismus eines Claude Lévi-Strauss. Der Tübinger Theologe Hans Küng hat unter ihnen geradezu Kultstatus. Auch gesellschafts- und zivilisationskritische Positionen westlicher Intellektueller werden aufmerksam zur Kenntnis genommen. Der akademische Propagandist des Islam hat hierzulande zu dessen Verteidigung die Formel von der Islamisierung der Moderne geprägt. Gemeint ist, dass der Islam in sich eine andere zivilisationskritischere Moderne ausbrüte. Tatsächlich aber islamisiert sich die eine kapitale Weltgesellschaft, auch da, wo so gut wie niemand sich zum Islam bekennt. Das so fremdscheinende Bild des Satellitentelefon benutzenden Bin Laden ist wie das Rätsel um Hochschulausbildung und Disco-Besuche der Selbstmordattentäter von New York nicht fremdartiger und nicht schwerer zu lösen als das des Horoskope lesenden Börsianers oder des UFO-gläubigen Computerspezialisten. Immerhin aber hat sich letztere Spezies noch nicht zum gemeinschaftlichen Hände abhacken, Schwule steinigen und Juden ermorden zusammengerottet. Das ist der marginale Unterschied, der einer ums Ganze ist. Der Gemeinschaft der Patrioten, die sich nun um Stars and Stripes und CNN versammelt, hält man vor, dass sie, irrational wie sie ist, ebenso vom Bösen ausgehe, wie mit umgekehrtem Vorzeichen die islamistische Terrorbande. Dass sie nicht selbstkritisch das Elend der sogenannten Globalisierung einsehe, auf den der Terror als eine Verzweiflungstat reagiere und wofür sie also letztlich doch irgendwie selbst verantwortlich sei. Und schon ist man mit den Selbstmordattentätern durchaus in der Form einig, in der die antikapitalistischen Inhalte gedacht werden. Darin, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu personalisieren und auf diese projektive Art moralisch zuzurichten. One World heißt demgemäß, diese eine Nation unterdrücke die anderen, so wie ein Mensch einen anderen. Umso unheimlicher die heimliche Schadenfreude über den Schlag gegen den Unterdrücker. Sie will die eigene Moral und ihre Voraussetzungen nicht wahrhaben. Wer dem anderen vorwirft, vom Bösen zu sprechen, tut es selber umso perfider. Es beginnt da eine eigene Position aus Totalität. Etwas ist das Gerede von der Globalisierung anderes als das Nachäffen der Totalität aus einer Distanz, die niemand hat. Denn so ist bereits verfehlt, was sie ausmacht, dass es einen solchen Standpunkt gar nicht gibt. Wer ihn für sich automatisch in Anspruch nimmt, ist zu ihrer Kritik schon nicht mehr fähig. Natürlich sind die islamistische Ideologie und ihr Terror nur die Kehrseite der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Zivilisation. Und die Linken kommen jetzt allerorten mit dieser banalen Einsicht wie mit dem Ei des Kolumbus daher. Aber daraus zu folgern, dass alles einerlei sei, dass Differenzen und Gegensätze von jenem Ganzen ausgelöscht werden, an dem man selbst keinerlei Anteil hat, ist das Gegenteil von Kritik. Dialektik als Tautologie, abstrakte Negation. So wenig die postfaschistische Epoche einen Bruch mit dem Nationalsozialismus vollzogen hat, so wenig hat sich hier an der Notwendigkeit geändert, noch im unwahren Ganzen Partei zu ergreifen und zugleich in diesem Zwang das Unwahre zu erkennen. Allein in dieser bestimmten Negation wird das Bewusstsein gerettet, dass es einmal anders sein könnte. Die Frage stellt sich allerdings, in welcher Form heute auf bewusste und wirkungsvolle Weise Partei zu ergreifen überhaupt möglich ist. Der Schutz potenzieller Opfer des antisemitischen Terrors ist fraglos das oberste Kriterium. Ihm Rechnung zu tragen und sich dabei an linken Stammtisches A hineinzuversetzen, um über sinnvolles politisches und militärisches Eingreifen nachzudenken, entspricht der realen Paradoxie, ein Linker in Deutschland, in Europa zu sein. Im selben Maß ist das überwältigende Bedürfnis spürbar, die eigene Ohnmacht zu verdrängen. Aber was wiegt das gegen den Wahnsinn, den das Kapital in Gestalt der USA oder der Juden verkörpere und dem also, an welchem Stammtisch auch immer, entgegengetreten werden muss? Die verwundete Bestie brüllt, mailte triumphierend die antiimperialistische Koordination aus Wien kurz nach den Attentaten. Das Beileid für die unschuldigen Opfer wird immer nur ausgesprochen, um den Nachruf dann doch mit jedem das Seine zu beenden. Wie in der übelsten Totalitarismus-Theorie werden in der spontan wiederbelebten Szene aus Antiimperialismus und Friedensbewegung die weltweiten Hungertoten mit den Attentatsopfern von New York aufgerechnet. Moralische Entrüstung und mörderischer Zynismus gehen so blitzartig ineinander über, als wollte man sich in die Psyche der Selbstmordattentäter versetzen. Wer die globale militärische Herrschaft innehat, wird als globaler Ausbeuter identifiziert. Symbole wie das World Trade Center werden für die Sache genommen. damit die abstrakte Herrschaft, an der die einen zugrunde gehen und die anderen profitieren, ein Gesicht bekommt und eine Adresse, statt so unerträglich abstrakt zu scheinen, wie sie ist. Damit das Kapital nicht mehr als ein automatisches Subjekt, hier müsste man nämlich wirklich verzweifeln und wahre Verzweiflungstaten verüben, sondern als ein moralisches Subjekt sich darstellt, das man wie an einem internationalen Militärgerichtshof beschuldigen und bestrafen, an dessen Demütigung man zumindest seine stille Freude haben kann. Wo es um den Weltpolizisten geht, wirft man mit Ingrim die Frage staatlicher Gewalt auf. Nicht so beim vertrauten Polizisten um die Ecke, beim nationalstaatlichen Freund und Helfer. Wird doch dieser letztlich als Alternative zum Kapital affirmiert, während man bei jenem Ding festmachen möchte, was sonst nur unfassbar erscheint. Und mit journalistischer Leichtigkeit lässt sich nachweisen, dass die USA selber einstmals Saddam Hussein aufgerüstet haben, dass ausgerechnet die CIA jene einstigen Freiheitskämpfer gegen die Sowjetunion unterstützt, geschult und mit Raketen ausgerüstet haben, aus deren Kreisen die Selbstmordattentäter von heute stammen dürften. Hier wird es objektiv zur Farce. Wenn der US-Präsident damit droht, alle Unterstützer der Terroristen auszulöschen, müsste er doch zuallererst seinen eigenen Geheimdienst auslöschen. Und die mörderische Farce wird sich vermutlich in dem erklärten Krieg gegen den Terrorismus fortsetzen. Wenn es hier einerseits am unbedingten Willen zur Totalität, zur selbstlosen, allseitigen Vernichtung mangelt, so existiert andererseits auch keine Konstellation wie im Zweiten Weltkrieg, die einem solchen Willen, der heute als Selbstmordattentat existiert, entgegengesetzt werden könnte. Die unendliche Gerechtigkeit der USA bleibt, ganz unabhängig wie viele Tote es geben wird, eine halbe Sache und mit dem bekannten Bumerang-Effekt ist unmittelbar zu rechnen. Darin aber bereits das Ganze zu sehen heißt, den lachenden Dritten zu übersehen, heißt sich selbst unsichtbar machen. Wer in den Juden oder in Israel das Kapital personifiziert sieht, ist Antisemit. Wer im Weltpolizisten USA das Kapital verkörpert sieht, steht ausgesprochen oder unausgesprochen auf dem deutschen Standpunkt. Beides suggeriert die Möglichkeit, mitten im Kapitalismus zugleich jenseits des Kapitalismus zu sein. In dieser Projektion konstituiert sich Volksgemeinschaft. Ein vermeintliches Subjekt, das die Krise dessen exekutiert, was in Wahrheit nicht verkörpert werden kann. Darum der doppelte Boden im Verhältnis zu den US-Amerikanern, die man ebenso als Projektionsfläche wie als Bündnispartner braucht. Ohne sie, so Schirmacher, wären wir unglücklicher. Mit ihnen sind wir es auch. Zum Standortvorteil Deutschlands gehört eben das Zerrissensein in der Einheit. Es ist ihr dynamisches Moment. Der offizielle Bündnispartner ist weiterhin US-Amerika, der andere aber der inoffizielle Hilfsvolksgenosse, wie er sich nicht nur aus der Vergangenheit des Dritten Reichs, sondern auch aus der neuen Konkurrenzsituation mit US-Amerika selbst ergibt, ist der islamistische Anti-Amerikanismus. Von dem einen fühlt man sich gedemütigt, vor dem anderen weiß man sich selbst nicht ganz sicher. So wechselt ständig der Blickpunkt der Deutschen, changiert immerzu zwischen rassistischem Anti-Islamismus und antisemitischem Anti-Amerikanismus. Wenn Deutschland heute so gerne als Friedensengel erscheint, dann fliegen ihm die Sympathien allerdings regelmäßig von den Gotteskriegern zu. Sie gelten den Deutschen, nicht unbedingt ihrer Regierung, soweit sie mit den Amerikanern gemeinsame Sache zu machen scheint. Hier wird zwischen Volk und Führung womöglich ähnlich unterschieden wie etwa im Fall Saudi-Arabiens. Der größte Selbstmordterrorist war die deutsche Volksgemeinschaft. An ihr orientiert sich bewusst oder unbewusst alles, was heute gegen die USA und gegen Israel kämpft, um gleichzeitig mit dem und gegen den Kapitalismus zu kämpfen. Die Geschichte dieses Selbstmordattentäters ist, wie jedes Kind weiß, eine kapitalistische Erfolgsgeschichte. Das Wunder gibt es nur in der Vernichtung, das hat Deutschland gelehrt. Und allein aus dieser rational nicht fassbaren Geschichte lässt sich heute noch lernen. Der Vernichtungswahn der heutigen Selbstmordattentäter ist die Säkularisierung der islamischen Religion unter dem Gesichtspunkt von Auschwitz. Die islamistische Ideologie des Selbstmordattentats eignet sich den deutschen Philosophen Heidegger gewissermaßen inkognito an. Die deutsche Öffentlichkeit indessen ist sorgsam bemüht, jeden Zusammenhang mit der eigenen Herkunft auszublenden. So besteht großer Bedarf an deutschen Islamexperten, um in endlosen Diskursen darzulegen, in welchem Verhältnis die islamistische Ideologie zum wahren Islam stehe und nur ja nicht die kurze Frage aufkommen zu lassen, in welchem Verhältnis sie zur Deutschen stehe. Es könnte sich sonst erweisen, dass die religiöse Vorstellung von dem Lohn, den der Märtyrer nach dem Koran sofort nach dem Tod erhalte und die als eigentliche Motivation der Selbstmordattentäter gilt, nur noch ein Ornament des Vernichtungswahns, des reinen Seins zum Tode ist. Dieses benötigt nicht so sehr islamische Traditionen als einen metaphysischen Feind. Und auch hier hat der größte der kollektive Selbstmordattentäter alles vorgemacht. Wenige Stunden nach den Anschlägen in New York sagte eine Frau in einer Wiener Bücherei voller Mitleid mit den Opfern: Das haben sie den Juden zu verdanken. Und wenn sie sich in Zukunft nicht von ihnen distanzieren, dann sind sie eben selber welche. Das war Querfunk Spezial. Das war Sachzwang FM, 2 Stunden lang. Die Sendung war leider sehr, sehr vollgepackt und von einigen kleinen Pannen begleitet. Ich hoffe, das Ganze wirkte trotzdem einigermaßen aus einem Guss, auch wenn wir 11 Beiträge hörten. Von Anton Landgraf, Christian Schmidt, Ivo Bosic, Pascal Beuker, Thomas von der Osten-Sacken, Jörn Schulz, Bernhard Schmidt, Andrea Albertini, Uli Krug und zum Schluss von Gerhard Scheidt. Dieser Sachzwang FM war betitelt insgesamt Aufstand der Anständigen. Nicht Anstand der Aufständigen, ja vielleicht doch Aufstand der anständigen Muslime. Und ich verspreche euch noch den 2 Sondersendungen jetzt im September und Oktober. Der nächste Sachzwang FM wird wieder sich mit anderen Themen beschäftigen. Bis dann, tschüss.